Pohlmann? Herr Pohlmann, entschuldigen Sie, ich konnte nicht eher. Ja? Ja, ich bin es wieder dran. Ja? Wo soll ich kommen? Frau Konter. Genau, Sie wollten über eine Frau etwas sagen. Bitte? Die Frau ist in der Psychiatrie? Die Frau, die habe ich dort in der Psychiatrie kennengelernt, im Mutterhaus in Trier. Ja. Und so kam ins Gespräch, weil sie hat mir das auch heimlich dann immer erzählt, wo keiner mit geguckt hat, ja. Was hat sie erzählt? Die hat mir erzählt, dass sie dort gegen ihren Willen festgehalten wird, dass man sie, weil sie hat Zucker und spritzt wegen Zucker, weil ihr ehemaliger Ehepartner oder Lebensgefährte sich eine neue wahrscheinlich geholt hat. Vermutet sie, dass man gemeinsame Sache gemacht hat, um sie an ihr Vermögen dran zu kommen. Mhm. So hat sie mir sie erklärt. Und sie hat mich gebeten, ich soll bitte einen Anwalt konsultieren, der sie hilft, weil ich eben Ausgang hatte. Sie hatte keinen Ausgang. Sie war schon mehrere Monate dort drin und sie wollte immer nach Hause, man hat sie immer vertröstet, immer morgen, nächste Woche, und es ist nie geschehen. Warum ist sie denn darin? Sie sagte mir, so wie sie mir sagte, sie ist gegen ihren Willen dort, sie sollte angeblich untersucht werden wegen ihrem Zucker. Ja. Und dann hat man sie dort reingebracht. Also hinterlistig? Irgendwie sowas. Also sie sagt mir, sie ist unberechtigt da drin, weil sie war zu gutmütig. Sie dachte, man will ihr helfen, aber man hat sie, ist auf einmal in einen Kreislauf oder in eine Mühle geraten, wo sie nicht mehr rauskommt. Sie hat sich nicht event gegen gewehrt am Anfang und hat keine Hilfe von draußen gehabt, und was mit ihr um ihr geschehen. Wie heißt sie? Frau Konter, Dorothea Konter mit C-O-N-T-R. Ja. Dorothea. Und die Adresse, die sie jetzt hat? Sie ist gemeldet, ja? Kantstraße, wie Kant? Kant, wie Kante? Kantstraße 18? Ja. 54294? Ja. Trier, Bindestrich 7, also Z-E-W-E-N. Ja. Sie ist geboren am 1951. Sie erzählte mir, sie ist entmündigt worden vom Chefarzt persönlich. Sie wurde zwangsverschleppt mehrmals, erstmal nach Lorettahof in Idar-Oberstein. Jetzt nach Markus Bücke Verein für seelische Gesundheit e.V. Wie heißt der Verein? Bitte? Markus? Markus Bücke? Ja. Ein Wort, Markus Bücke. Ja. Dann Verein für seelische Gesundheit e.V. Saarstraße 24. Ja. 66679 Losheim am See. Wie schreibt man das? Losheim, L-O-S, Heim. Ja. Ein Wort. Losheim am See. Und sie sagte mir, diese Anschrift, die Visitenkarte, die sie bekommen hat, steht was anderes drauf. Da steht an diesem Haus, steht, Moment, sag ich Ihnen, da steht Myosotis, Wohnstift Myosotis steht da drauf. Mhm. Tarnname, das kann keiner finden. Also wenn Sie danach suchen, was ich Ihnen gegeben habe, das ist der offizielle Eintrag, den Sie jetzt haben, laut Adressbuch, ja? Mhm. Dieses Myosotis, Wohnstift, gibt es gar nicht, in keinem Antrag, in keinem Internet, nichts. In keine Visitenkarten, also kein Adressbuch. Man hat ja so eine Visitenkarte gegeben, sagte sie mir, wo das draufsteht. Und sie hat mich unter der Telefonnummer, wie ich ihn jetzt durchgebe, mehrmals angerufen, um Hilfe erbeten. Mhm. 06872. Ja. 5005. Ja. 346. Und da ist sie wahrscheinlich auch erreichbar. Ich habe mir versucht heute, da geht keiner dran. Man lässt sie wahrscheinlich unter Aufsicht telefonieren. Mhm. Weil die Durchwahl ist 06872. Bindestrich 5050, das ist die Durchwahl. Laut Eintrag jetzt, ja? Wie lange ist sie dort? Sie ist jetzt mehrere Monate jetzt. Sie hat angeblich einen Betreuer oder einen Betreuer, der nie für sie da ist, oder Rechtspfleger, der nicht auffindbar ist, oder der angeblich immer krank ist, orthopädisches Leiden hat. Sie wird immer vertröstet und wird mit willenlos und kampflos gemacht und gefügig gemacht. So ihre Aussage, ja? Wie viel Vermögen hat sie denn? Bitte? Wie viel Vermögen hat sie denn? So wie mir sie sagte, sie hat auch Versicherungen und alles. Ich weiß nicht, wie viel sie hat. Also sie hat jede Menge an der Seite gebracht. Also bestimmt 50.000 und mehr, bestimmt. Sie sagt, sie hat mehrere, sie hat schon einiges, ein kleines Vermögen. Sie hat auch mehrere Lebensversicherung. Die Lebensversicherung, sagte sie mir, hat ihr ehemaliger Lebensgefährte mit jemand anders mit Tricks oder Falschaussagen oder Unterschriftenfälschung ihre Lebensversicherung kassiert. Mhm. Und sie vermutet, dass ihr Ex Lebensgefährte mit der neuen jetzt unter ihrem Namen weitere Schweinereien betreiben. Ihr Name missbraucht wird. Mhm. Sie sagte mir, Frau Konto sagte mir, telefonisch konnte ich sie immer erreichen. Ich konnte sie nicht erreichen, habe heute nochmal angerufen. Ging keiner dran. Sie sagte mir, man gibt ihr Spritzen und Medikamente gegen ihren Willen. Sie weiß nicht alles, was man ihr gibt, aber versuchte permanent zu täuschen, keine Infos zu geben. Man gibt ihr keine Infos mehr. Mhm. Macht sie willenlos, kampflos, die ist total weg. Und ab und zu, wenn sie zu sich kommt, dann ruft sie mich an. Sie sagt, ich rufe dich auch immer an. Sie hat Zucker. Und sie spitzt selber. Sie sagte mir, sie war selber, sie hat Kinder betreut früher, selber. So eine Art Erzieherin. Ja. Ja, jahrelang, ja. Sie kennt sich damit sehr gut aus, auch mit Zucker kennt sich sehr gut aus. Und sie spritzt immer selber. Mhm. Alles andere, sagt sie, ist mit dem Medikamentenmissbrauch, sagt sie, Körperverletzung, so ihre Aussage. Man gibt ja falsche Anschrift in Form einer Visitenkarte, wie ich Ihnen das gerade erklärt habe. Ja. Mit dem Eintrag da, angeblich Myosotis, Wundstift, ja. Auf der gleichen Straße, falsche Nummer, um abzulenken, rechts. Und dann den Rechtsanwalt, den ich hier damals besorgt habe, wo sie Hilfe brauchte, den Herrn Schmidt. Mhm. Schmidt mit TT. Ja. 0651 949 020. Das war Herr Schmidt, den ich damals aufgesucht habe für sie, der auch Papiere, Unterlagen ins Krankenhaus geschickt hatte, zur Unterschrift. Man hat aber nicht zu ihr durchgelassen, sondern es wurde vom Personal an ihr weitergereicht. Und sie hat auch ein Schreiben fertig gemacht, das sie zum Gericht mitgibt, aber sie hat es extra nicht gegeben, weil sie Angst hatte, dass man es ihr wegnimmt. Und dass man Unterschriftenfälschung macht. Das heißt, wo sie unterschreiben sollte, hat man mir ein Duplikat runtergeschoben, so eine Durchschrift, damit man Durchschrift von ihrer Unterschrift macht. Aha. So ihre Aussage, ja. Und dann hat sie es nicht gemacht und die hat es den Verdacht gehabt, dass man jemand anders vorgestellt hat, statt Frau Konter, ja? Mhm. Und dann hat sie die Unterlagen zurückgegeben und wo sie erfahren haben, dass sie tätig wird, dann hat man sie Nacht- und Nebelaktion, wo der Anwalt tätig war, um ihre Sachen da vom Amtsgericht einzusehen, dann hat man sie verschleppt. Dann hat sie, wie ich Ihnen gesagt habe, in, Moment, Ida Oderstein. Und der leitende Arzt? Wie heißt der? Der heißt Klaasen. Moment, ich sage ihn sofort. Moment. Also Ida Oberstein wurde sie verschleppt. Der leitende Arzt. Moment, sage ich ihn. Klaasen heißt er mit C. Klaasen. Moment, sage ich ihn sofort. Klaasen. Ja, Klaasen. C-L-A-S-S-E-N. Dr. Med. Willem Klaasen. Und der Pfleger hat auch einen Namen? Also jetzt habe weil ich den Anwalt jetzt am Freitag, weil die Frau mich Freitag angerufen hat, Frau Konter nochmal. Am Freitag hat sie mich angerufen und hat mir mitgeteilt, telefonisch, dass sie unbedingt mich kümmern soll, sie braucht Hilfe, ja. Mhm. Und dann habe ich Herrn Schmidt nochmal angerufen, da war er nicht da, da hat mich die Sekretärin gesagt, ich bitte um Rückruf. Und der hat mich am Montagmorgen um so Viertel nach elf angerufen und hat mir bedauert, dass er Frau Konter nicht helfen kann. Dass er das, was er gemacht hat, von ihrer Rechtsschutzversicherung nicht alles bezahlt wird. Aber er hat es trotzdem ihr nicht in Rechnung gestellt. Aber er hat dafür gesorgt, telefonisch, dass sie einen Anwalt in ihrer Nähe bekommt, auch telefonisch durchgegeben. Ich bezweifle das, weil die Frau voll unter Drogen steht, ja. Aha. Da kann ich ihr nicht, dass sie das voll. Aber sie sagte mir auch, dass sie eine Anschrift hat, aber sie traut keinen, weil sie sagt, das ist eine Clique, ja. Sie ist total misstrauisch, ja. Welches Bundesland ist das, wo sie jetzt ist? Rheinland-Pfalz, meine ich, ne? Trier da unten, Moment. Mhm. Das ist außerhalb, irgendwie 60, 70 Kilometer von Trier, irgendwie so. Haben Sie da noch andere Leute kennengelernt? Da drin? Ja. Ja, andere Fakultät, aber die waren nicht gegen ihren Willen, die haben andere Probleme gehabt. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe auch andere Leute kennengelernt, die auch von ihrer Ehe und Gruppenpolizisten in Frankfurt auch geschützt werden, ja. Wer? Eine Frau habe ich kennengelernt dort auch. Ja. Die auch von ihrem Ex, von ihrem Mann, den sie vom Wegkommen will, auch missbraucht worden ist, ja. Die hat auch versucht, sie anzuzeigen. Und die sagte mir, der Polizist in Frankfurt, der oberste Polizist, ja, der wäre auch ein Handlanger von denen, ja. Der alles dann vertuscht. Ja, warum ist sie dann dort? Bitte? Man geht doch nicht in die Psychiatrie, wenn man sich von jemandem trennen will. Die Frau wurde deshalb, man hat sie getrennt von ihren Kindern, weil die Frau war im Mutterhaus, nicht im Mutterhaus, sie war in so einem, wie nennt sich das, Frauenhaus. Ja. Weil sie von ihrem Mann sexuell missbraucht worden ist, die hat sie mehrmals verkauft an andere und so weiter, ja. Um seine Spielschulden und so, das ist ein bisschen zu extrem, was da passiert ist. Ja. Ja, und die Frau hat sie dann, weil sie im Frauenhaus war, hat man die Kinder dort woanders behalten und sie dort dann zur Therapie ins Mutterhaus geschickt. Am Anfang wurde sie immer telefoniert fast jeden Tag, dann wurden die Telefonate immer spärlicher, ja. Sie hat nicht die... Ne? Ja. Die Frau sagte mir, ihr Mann, wo sie von wegkommen will, wo sich getrennt hat, sie hat sich versteckt und damit keiner weiß, wo sie ist, ja. Aber sie sagt, sie kriegen trotzdem raus, wo ich bin, weil ihr Mann hat zum obersten Kommissar in Frankfurt, ganz hohes Tier, der kriegt alles raus. Weil der, sagt sie mir, der arbeitet auch mit Leuten, die Drogen haben und alles. Der hat mehrmals Anzeige gegen ihn, anstatt gegen ihren Mann, es ist nichts geschehen. Es wurde ihm alles abgefangen. Sie hat Angst gehabt. Sehr große Angst. Weil sie sagt, er ist sehr gewalttätig und brutal und alles, ja. Und die sagt, keiner muckt gegen die auf, weil der Verwandte von ihrem Mann ist ein ganz hohes Tier, ein Drogendealer in Frankfurt. Mhm. Der verkauft Kokain und alles, einer der Größten. Ist auch ein Grieche, ist einer der Größten. Deswegen, die Frau war voll unter Stress. Wie viele Personen in der Psychiatrie wären dort denn Ihrer Ansicht nach fehlplatziert? Also die anderen, die ich da kennengelernt habe, die waren altersbedingt, ja. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Das waren nicht viele. Folgendes, ich konnte nicht mit allen Leuten, nicht alle sprechen, ja. Die meisten waren ja so weg oder waren altersbedingt oder ein bisschen zerstört oder Demenz, ja. Ja. Aber die Personen, die sind mir aufgefallen, weil die total klar waren, die waren total normal. Ja, und deswegen ist mir das aufgefallen. Mhm. Ich habe andere Leute, die haben andere Leiden gehabt, oder die haben, es waren Leute da, die wollten nur Ruhe haben, weil sie Burnout hatten oder so. Das waren normale Leute, ganz normale Leute. Mhm. Aber das ist mir bei diesen Fällen sehr extrem aufgefallen. Ja, da kann ich mich morgen drum kümmern. Ne, weil die Frau sagte mir unbedingt, dass ich, hilf mir, du sagst, wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, ja, sagen sie, sie kommen Besuch vom Georg, ja, sie sind Bekannter von Georg, die kommen mich besuchen, ja. Und wer ist Georg? Ich bin Georg. Ach so. Bin Georg. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, Nachnamen. Ne, kann ich Ihnen sagen, wenn Sie wollen. Ich habe mich jetzt nicht vorgestellt, ja. Ikonom ist mein Hausname. I-K-O. Langsam. I-K-O. Ja. N-O. Ja. M-U. Ja. Oder OU geschrieben. In meinem Ausweis ist OU. Ja. Am Ende, ja. Die beiden schreiben, weil es gibt Dokumente, die sind nur mit U drin und es gibt Dokumente, die sind nur mit OU drin, ja? Ja. Damit Sie wissen. Und geboren bin ich am 23.05.67. Mhm. Fast gleich alt. Ich bin am 26.09.1967 geboren. Ja. Ah, gut. Gutes Alter. 67, ja. Ja. Ja, das ist mir da aufgefallen. Und ich bin ja nach Trier. Weil ich habe dort einen Neurologen, einen Dr. Binz, den man auch über die Berufsgenossenschaft und jetzt mehrmals versucht hat, auch seine Praxis zu schließen. Binz heißt der? Binz. Ja. Peter Binz. Auf der Liebfrauenstraße in Trier. Ja. Neben dem Dom ist er. Was wollte man bei dem? Dem wollte man die Praxis schließen? Ja, ja. Mehrmals. Warum? Weil er sich für Leute einsetzt, die Berufskrankheiten und durch die Industrie geschädigt werden und vergiftet werden. Bewusst auch schikaniert werden, über 20 Jahre klagen und die Leute kriegen ihr Geld nicht und sterben meistens vorher. Mhm. Und ich bin auch ein Patient von Ihnen, seit mehreren Jahren, seit 97 bin ich bei Ihnen Patient. Also er ist einer der Zuverlässigen? Ne, zuverlässig, aber er kriegt Druck, er kann nicht mehr so handeln, wie er will. Ja, er wird auch älter, sein Sohn arbeitet auch in der Psychiatrie zufälligerweise. Ja. Der ist der Chefarzt im Mutterhaus. Und ich schätze nicht, dass er irgendwie Konflikte kriegt, ja, dass sie vielleicht... Da kann ich mehr, er greift nicht mehr so zu wie früher, ja. So wie ich es gehört habe von anderen. Wahrscheinlich haben sie ihn erpresst oder Angst oder eingeschüchtert oder sonst was. Mhm. Weil der ist wirklich gut, der ist ein sehr guter Arzt. Weil der sich mit Berufskrankheiten und gegenüber mit der BG sich immer auseinandersetzt, auch klagt. Und der Binz hat welche Adresse nochmal? Liebfrauenstraße. Wie Liebfrauenstraße? Ja, ja. Nummer 2 meine ich wieder. Das. Nummer 2. Am Dom, direkt am Dom ist das. Ja. Mhm. In Trier. In Trier. Mhm. Binz. B-I-N-Z. Ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Der ist sehr bekannt, der Mann. Der geht radikal gegen die vor. Der schreibt auch gut in seine Homepage. Dann hat man mehrmals auch die Kanzlei gestürmt, hat die Unterlagen rausgenommen. Gesetzeswidrig, ein Verfahren wegen Betrug und alles angehängt, Durchsuchung durchgeführt, Schikane. Was hat denn der Sohn für eine Richtung? Der ist in der Psychiatrie, der ist Chefarzt. Ja, welche Gesinnung? Der Sohn ist, also sage ich, sehr gut. Sag ich sehr gut. Der, das, was da abläuft, ich glaube nicht, dass der Sohn was vom weiß oder dass er was für kann. Ich möchte wissen, ob der Sohn auch wie der Vater ist. Fast. Ist human, aber nicht so kämpferisch wie der Vater. Aber nicht einer von den Betrügern? Nein. Der ist kein Betrüger, der ist sehr nett. Der ist involviert, der ist zwar in der, ich sage jetzt, der ist zwar Chefarzt dort, ja, mhm. sehr nett, aber was der Chefarzt macht, weiß ich nicht, was hinterm Rücken läuft. Mhm. Weil meistens war er krank, wenn es wirklich um heikle Sachen war, war er auf einmal krank oder war nicht da oder haben sie woanders versetzt, ich weiß nicht, was da los war. Das kam mir sehr merkwürdig vor. Mhm. Also er war auf einmal krank, dann passierte das, dann passierte viele Sachen nachts, wo keiner da war, wo der Arzt nicht da war. Verstehen Sie? Solche Sachen liefen da ab. Ja. Ja, also ich glaube nicht, dass der Mann was von wusste. Ja, da werde ich mich morgen drum kümmern. Reicht's erstmal für heute, ja? Ja, für heute meinen Sie. Sie haben ja genug gehört heute. Ich wollte nur sagen, bei mir, zu diesem Idol und diese Sachen hat man mir auch Tabor gegeben. Tabor mit V, ne? Ja, ganz starke Tabor, ja. Dann hat man mir auch Barium gegeben. Oh, Barium? Barium, Barium. Ach so, Barium. Das ist ganz gefährlich, da wird man impotent von. Ja, ich habe das gemerkt, ist vorbei, war vorbei. Geht voll auf die Hormone und alles. Knick, total, fertig, alles. Für wie lange? Sehr lange, über ein Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Dann vergeht's wieder. Ja, geht auch nicht mehr so. Durch dieses Rispendal, was sie mir gegeben haben, haben sie mich total abgeschossen. Geistig und körperlich, ja. Die haben schon gefragt, ich habe mich erkundigt im Ausland, da haben sie mir gesagt, da habe ich erfahren, ja, über Apotheker in Griechenland, die sagten zu, oder Ärzte, über Beziehung, sagten mir, sowas gibt man nur Schwerverbrecher, Schwerkriminelle, Vergewaltiger, Gewalttäter, Unberechenbare. Das hat man ihnen gegeben? Das hat man mir gegeben. Wie viel und wie lange? Fast ein Jahr. Wie viel haben sie mir gegeben? Da sind 20 Milligramm. Ja, wie oft denn? Alle 2 Wochen. Ganz starke Dosis, ja. Und dann hat der Apotheker zu, weil die Person, die für mich gefragt hat, ja, eine Vertrauensperson, die sagte, steht der Mann noch? Hat er mich gefragt, der Apotheker gesagt, steht der Mann noch? Dann sagte sie, ja, sagte, diese Spritzen, die hauen Elefanten um. Da steht keiner mehr auf. Das ist eine Frage der Zeit, da steht keiner mehr auf den Füßen. Mhm. Ja, die schlagen voll auf die Muskulatur der Beine, ja. Sind Sie denn immer noch beim Sport, gelegentlich? Ich habe nicht mehr die Kraft und die Ausdauer wie früher. Ja, aber weniger. Bitte? Ob Sie noch Sport machen, möchte ich wissen. Nein, ich mache ihn nicht mehr. Ich kann nicht mehr so. Gesundheitlich nicht mehr. Körperlich nicht mehr. Ich mache zwar mental meine Übungen, damit ich nicht verrostig oben, ja, weil alles Kopfsache ist, ja. Weil diese ganzen Medikamente versuchen, dir deinen Geist auszuschalten, ja. Mhm. Schläfrig, ziellos, willenlos, kampflos, motivationslos, dass man sich aufgibt, ja. Und das mache ich nicht. Das ist meine größte Sorge, wie mein Körper. Ja, das andere kommt noch. Dazu wollte ich sagen, jetzt, was in Griechenland passiert ist, ja. Diese Leute, die das gewusst haben, oder Nachbarn, die sich da gemeldet haben bei der Polizei oder so, ja, die wurden meistens auch nicht für vorgenommen, ja. Wo sie erfahren haben, dass welche Leute sie angeschwärzt hatten oder so, da hat man Leute geschickt und zu Hause eingebrochen oder die Frauen vergewaltigt zu Hause, ja. Gibt es da auch Zeugen für? Da gibt es sehr viel keine Aussagen. Sie haben alle Angst? Die haben alle Angst. Die sind doch eingeschüchtert alle. Die haben doch ein Exempel statuiert. Die haben einen, der ein Hotelbesitzer hat, der sich gegen sie gewehrt hat, gegen diese Mafia, Elektromafia, Strommafia, ja. Weil die versuchen, alle Hotelketten unter der Hand zu kriegen, ja. Und dahinter sind auch Scientologen. Das weiß ich. Die versuchen, überall zu kaufen und sich überall einzunisten, damit sie untereinander sind, ja. Damit sie geschlossene Gesellschaften bilden können. Und da war einer, der wollte nicht mehr mitmachen mit Stromverkauf, weil er illegal gebaut hatte. Da hat man immer, ist man ihm hinangetreten, hat immer Strom schwarz verkauft, ja. Und da wollte er ihn, weil die kamen jeden Monat immer andere, sagte er, nee, das mache ich nicht mehr mit. Dann haben sie ihn geköpft, hören Sie? Ja. Geköpft. Und den Kopf auf der Straße geschmissen. Als Warnung. Als Warnung für alle anderen. Meinen Sie, das ist ein Verfahren gegangen? Gar nichts. Weil die Polizisten hängen mit drin. Die Polizisten hängen mit drin? Die hängen alle mit drin. Vielleicht nicht alle, aber... Aber jetzt sagen Sie mal, woher wissen Sie, dass Scientologen auch dabei sind? Woher ich das weiß? Ja. Weil ich weiß, wie sie sich erkennen, die Erkennungsmerkmale, ihre Autos, ihre Benehmen, ihre Rituale. Ich kenne mich da schon aus. Also, ja, aber wie erkennt man denn einen Scientologen in so einer Mafia? Da erkennt man nicht. Sie können nur... Pass auf, die Scientologen haben einen eigenen Geheimdienst sowieso weltweit. Die sind überall integriert. Sie gehen... indirekt an die Spitze, auch an Leute, die nicht ahnungslos sind, ja? Zum Beispiel hohe Beamte, Politiker oder Polizisten oder Rechtsanwälte. Man erpresst sie oder hört sie ab, man erpresst sie. Oder man macht sie gefügig. Oder man gibt ihnen Drogen oder irgendwas anderes. Und versucht diese Menschen dann für sich arbeiten zu lassen oder indirekt Profit auszuschlagen. Und in diesem Fall weiß ich es hundertprozentig. Aber man weiß dadurch nicht, dass es dann unbedingt ein Scientologe sein muss. Nein, es sind nicht nur Scientologen. Ich sage Ihnen nur. Ja, wie können Sie denn erkennen, dass in der Situation Sie es mit einem Scientologen zu tun hatten? Wo meinen Sie jetzt? In welchem Fall jetzt? Wo Sie eben von sprachen. Von der Köpfung. Wo der Mann geköpft wurde. Der Mann, da waren keine Scientologen. Das sind organisiertes Verbrechen. Da sind aus allen Strukturen Leute dabei. Aber haben Sie irgendwann einmal in Ihrem Leben einen Scientologen irgendwie erkannt? Habe ich, ja. Woran? Woran? Durch eine andere Person als Zeuge oder wie? Dass sie mich selbst offenbart haben, erstmal. Man hat es ihnen gesagt. Man hat es mir gesagt, offenbart. Oder durch Erkennung ihrer Autos, schwarze Autos, Brillen, spezielle Muster und Amulette. Manchmal haben sie Amulette oder Ringe. Erkennungsmerkmale haben sie, äußere Erkennungsmerkmale. Mhm. Oder bestimmte Autos mit bestimmten Nummernschildern oder bestimmte Symbole. Ja. Kennen Sie denn eine Unterschrift, die wie eine 99 aussieht? Ja, kenne ich. Was heißt das? Ja, ich habe es gesehen bei mehreren auch Politikern, die uns so unterschreiben. Wie eine 99? Ja, wie eine 99, ja. Dann gucken Sie mal auf endzeiter.de, da finden Sie diese Unterschrift wieder. Die habe ich gesehen. Haben Sie gesehen? Habe ich gesehen, ja. Haben Sie die Unterschrift wiedererkannt? Können Sie einordnen? Ja, aber diese Leute, ich habe da von denen keine Unterschrift. Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe von den Leuten keine Unterschrift. Ja, aber Sie haben noch die im Internet gesehen. Ja, die habe ich gesehen. Sieht ja aus wie eine 99. Ja, sieht wie eine 99. Und der Mann heißt aber Koch. Ja, ich weiß. Er hat etwa im Jahre 2004 diese falsche Unterschrift angenommen. Benutzt nicht den Vornamen, nicht den Nachnamen, nur diesen sonderbaren Schnörkel, der so etwas aussieht wie eine 99. Ja, ja. Oder wie zwei Noten. Aber der Haken geht unten nach links weg. Ja. Nein, nach rechts geht er weg, anstatt nach links. Also nach rechts weg, ja. Da geht er weg. Aber ich wollte sagen, die Leute, die sowieso, die machen vieles mündlich, ja, nicht schriftlich, ja. Das entgeht vielen. Mhm. Die machen vieles. Bitte? Ja. Die machen vieles mündlich, nicht schriftlich. Da wird der Bürgermeister bestochen, da wird die Polizei bestochen, da werden Leute, die Einfluss haben, bestochen und so weiter. So läuft das ab, indirekt. Die Leute wissen gar nicht in Wirklichkeit, dass sie mit diesen Leuten indirekt zusammenarbeiten. Verstehen Sie? Mhm. Die sind normale Bürger, die sind nicht, sag ich mal, nicht weltfremd, aber sie kennen nicht, was es eigentlich an Schlechtigkeit auf der Welt gibt, ja. Und war denn diese Person, die sich Ihnen gegenüber als Scientologe geäußert hat, auch ein Krimineller? Also, indirekt schon. Indirekt schon. Die haben einen Wirtschaftsbetrug gemacht. Mhm. Wirtschaftsbetrug oder die haben auch Leute beseitigen lassen. Und einer von denen, die damit zusammengehört hatten, war ein Scientologe. Und hat es Ihnen gesagt? Er hat es mir nicht gesagt. Er hat sich offenbart, dass ein Handlanger von denen ist. Verstehen Sie, was ich meine? Weil der Bau, den ich Ihnen da gesagt habe, ja, dieser Mann, der arbeitet mit Menschenhandel, sag ich mal, mit illegalen Einwanderern, Prostitution, ja. Drogen. Ja. Oder Waffen, ich weiß nicht, was sie noch alles machen. Jeden Fall, da läuft sehr viel ab. Mit Waffen, Drogen, Menschenhandel, alles läuft da ab. Und dieser Mensch, weil er kommt wahrscheinlich aus anderen Verhältnissen, der will schnell das Geld machen. Er wird als Marionette benutzt, dass angeblich das Haus ihm gehört. In Wirklichkeit gehört es ein gewordenen Scientologen, der früher bei Lions Group war, den sie angeworben haben. Ist das eine Vermutung, dass das ein Scientologe ist? Das ist keine Vermutung, das ist eine Feststellung, weil ich habe es über jemanden erfahren, den ich jahrelang kennt. Und der hat gesagt, das ist ein Scientologe? Der hat sich kaufen lassen, hat er mir gesagt. Aber hat er auch gesagt, dass es ein Scientologe ist? Der ist ein Scientologe, ist jetzt bei den Scientologen ein Priester geworden. Der war vorher bei Lions Group und dann ist nachher ein Priester geworden. Der Bekannte hat das gesagt? Ja, der kennt die ganze... Der wusste, dass es ein Scientologe ist oder war? Dass er einer geworden ist, der war vorher keiner. Ach so, der wurde ein Scientologe? Der wurde angeworben mit Geld. Mhm. Weil er viel Einfluss, Politik, Wirtschaft und alle Leute kennt, die ganze Infrastrukturen kennt. Ja. Ja. Und deswegen haben sie ihn angeworben. Und dieses Haus wurde da gebraucht und missbraucht. Ja. Und deswegen habe ich Ihnen gesagt, was da so vieles abläuft. Da läuft vieles ab nachts, was die Leute gar nicht so mitkriegen. Nur ich bin an nachts immer, weil ich da Bekannte hatte, da in der Nähe ein Hotel, ja, den sie auch versucht haben, ihn direkt umzubringen, weil er nicht verkaufen wollte. Mhm. Hören Sie, ich sage, ich sehe keinen Scheiß, weil das sind Sachen, die habe ich erlebt, die habe ich gesehen. Der Mann, der bei denen übergetreten ist, ja, weil der Mann verkauft sein Hotel nicht. Da wollen sie ihn ködern. Hier, verkauf sowas, brauchst du das Hotel und so, ja. Sagt er mal, warum soll ich verkaufen? Ich kaufe eures, ich verkaufe nicht, sagt er, ja. Mhm. Und dann, dann wusste er, dass er nicht verkauft. Dann eines Tages soll er sagen, ach, du siehst ja so schlecht aus, ja. Sagt er, ja, du hast schon recht, ich bin nicht gesundheitlich auf der Höhe, ja, weil er ziemlich alt ist, der Mann. Und dann wollte er ihn angeblich Medizin vorbeibringen, ja. Hat er Medizin vorbeigebracht, angeblich aus Amerika, in so eine Flasche. Ja. Oben mit so einem, mit so Aluminium-Silber-Kopf von der Flasche mit so einem Stern. Verstehen Sie, wie eine Sonne. Ja. Sondern ein Auge drin, so was ähnliches, ja. Hat er dann von der Flasche was abgefüllt, in der Plastikflasche. Der Mann hat einen Schluck genommen, der ist zusammengebrochen. Die Frau hat ihn dann angerufen, der eine hat ihn zusammengeschissen und sagt, was soll das, was wollen Sie denn? Soll ich Sie anzeigen, wollen Sie meinen Mann umbringen? Weil er nicht verkauft, oder was soll das? Dann haben sie die Flasche verschmiert. Die Flasche, dass der Inhalt in der Flasche war, in der Plastikflasche, die Plastikflasche ist geschmolzen. Der durch Inhalt. Den Inhalt? Ja? Durch den Inhalt? Durch den Inhalt, ja. Die ist geschmolzen, die Plastikflasche. Also lief es raus? Lief es nachher raus und dann haben sie es weggeworfen. Ich habe es versteckt und sie haben es weggeworfen. Ich habe es extra beiseite, wegen Beweismittel, verstehen Sie? Ja. Weil ich wusste, was für eine Scheiße da abläuft. Im Geheimen. Aber ich wollte die Leute nicht in Panik versetzen, was da läuft, damit die Leute nicht Angst kriegen, ja. Das sind normale Bürger, normale Leute vom Lande und dann können sie nicht, wenn sie so kommen, dann denken sie, was machen, spinnen sie jetzt oder was ist jetzt hier los? Du bist doch hier kein Unfriedensstifter, ja? Verstehen Sie, in den Dörfern läuft es ein bisschen anders ab. Da sind die Leute mehr auf Harmonie bedacht, anstatt auf Krieg, ja? Mhm. Ja, und deswegen habe ich das auch dokumentiert, auch aufgenommen und das haben sie dann natürlich weggeschmissen. Aber ich habe Bilder davon gemacht. Ja. Der Mann ist dann nach einer halben Stunde, eine Stunde wieder zu sich gekommen, hat die Frau wieder aufgepäppelt, ja. Und hat sie gesagt, warum nimmt er von fremden Leuten eigentlich was an, ja. Er sagt, ich kenne ihn nur so lange und so, ja. Mhm. Und dann ist das so passiert. Weil sie versuchen überall, die Hotelketten an der Autobahn, alle aufzukaufen, ja. Alle aufzukaufen. Ja. So, dass man es da außen nicht merkt. Dass man außen merkt, dass sie jetzt unter sich sind, dass sie offiziell so Geschäfte haben und intern, ich weiß nicht, was sie machen. Ob sie Zuhälterei machen oder ob sie Veranstaltungen machen oder wenn sie Nachtleben oder verschiedene sind so Attrappe, Fassade, Geldwaschanlagen. Mhm. Weil dieses Haus, wo ich ihn gesagt habe, da war offiziell angeblich Sammelstätte von denen. Die haben gesagt, das ist nicht von denen. Die haben vorgegeben, das wäre angeblich von den Zeugen, angeblich, ja, dieser Bau. Aber war nicht von den Zeugen, das war von denen, ja. Die haben nur Strom an. Der Eigentümer hat sich nie, es wollen viele das Haus kaufen, ja. Aber es hat sich nie der Eigentümer gemeldet. Er hat immer andere Leute hingeschickt. Damit man nicht sieht, wer er ist, wer der Eigentümer ist. Mhm. Man hat diesen Handlanger immer hingeschickt, ja, der sich mit Menschenhandel, mit Prostitution, mit Drogen und alles Scheiß beschäftigt, ja. Mhm. Den hat man immer vorgeschickt. Mhm. Leute haben angerufen, die Nummer, die angeblich, wo das Haus verkauft wird, ja. Da wollen Leute kaufen, angeblich wird das Haus nicht mehr verkauft. Aber jeden Tag stand die Nummer drauf, dass man anrufen soll, dass das Haus verkauft wird. Ja, ja. Immer Ablenkung, ja. Und dann haben sie das Schild beseitigt. Aber die haben illegal Strom gehabt dort, ne? Ohne Zähler. So, so. Und 380 Volt. Und deswegen wollte ich zurückkommen, damit sie wissen, warum sie mich in Griechenland eingesperrt haben, was da passiert ist. Ich bin nachts, weil wir haben eine Katze dort im Hotel gehabt, mehrere Katzen. Und da gibt es ja Ökologen, die immer so Tiere aussetzen. Wölfe, Schlangen und andere solche Lebewesen, ja. Damit die Art nicht ausstirbt. Und eines Tages, da war da eine Schlange da. Und die Katze, weil die Katzen, die jagen ja Mäuse und alles, hat sie so einen Kampf mit einer Schlange gehabt wahrscheinlich, hat sie an der Tatze verletzt und war benebelt, ja. Mhm. Und diese Katze haben wir dann über eine Woche nicht mehr wiedergefunden, ja. Nicht gesucht und die war nicht mehr da. Dann eines Abends, genau am 7. zum 8. Oktober vorigen Jahres, beim Vollmond, sage ich extra betone ich, damit sie wissen, was nachher passiert ist. Da bin ich da nach Hause gegangen und dann habe ich die Katze gesehen. Ja, dann habe ich meine Tasche, die ich dabei hatte, weil ich hatte mehrere Sachen, Kamera und so Campingzeug mitgehabt. Da habe ich die Tasche liegen lassen und bin der Katze hinterhergelaufen und wollte die Katze hochheben und mitnehmen, ja. Wo ich die dann gefasst habe, habe ich ja voll einen gedonnert gekriegt, volle Pulle. Die Katze ist umgekippt, aufgestanden, zurück und in diesen Bau von denen rein, ja. Und ich denke, was soll die Schweinerei hier? Da bin ich ja durch. Ich habe voll 380 Volt voll angezockt gekriegt, volle Pulle. Und die Katze ist in den Hof, in diesem Hof, in diesem Haus, wo sie waren, ist sie umgekippt, ja? Mhm. Da bin ich dann rein, da war ich so sauer, da war ich voll geladen. Können Sie sich vorstellen, die 380 Volt gezockt, wissen Sie, wie das tut? Sie sind total wie gelähmt. Ja. Da bin ich rein, ja? Weil ich wusste, die haben keinen Strom, weil draußen war keine Uhr, ja? Aber die haben überall Kabel gelegt bei Vollmond, wenn sie ihre Rituale machen, ja, damit keiner schnüffeln geht nachts, ja. Wenn sie Rituale machen. Irgendwo draufgetreten gewesen. Bitte? Hatten sie irgendwo draufgetreten? Ich wollte die Katze nur heben, die war zwischen der Tür, wollte ich nur unterm Gesäß packen, unterm Bauch und ja. Sie hochheben. Ja, aber sie hatten doch einen Stromschlag bekommen. Ja, während ich die Katze hochheben wollte. Die Katze wollte, sie geht da rein, ja, und ich habe sie gehoben. Die Katze hatte irgendwo einen Kontakt gehabt. Ja, die zwischen dem Zaun, wo ich da unter dem Bauch gepackt habe. Ja. Da habe ich voll lang gedonnert gekriegt. Also der Zaun war unter Strom? Ja, der war voll unter Strom. Jetzt habe ich es verstanden. Verstehen Sie? Und dann bin ich durchgedreht. Dann bin ich reingesprungen, ja. Und dann habe ich denen ihren Haufen da kurz und klein gehauen, den Stein, ja. Mhm. Da habe ich die Steine, also hinten habe ich den ganzen Bau kaputt gehauen. Deswegen sage ich, die haben also 40 cm dickes Kristallglas. Da hören sie gar nichts. Weil die Nachbarn haben sich schon alle beschwert, warum sie immer so jaulen und schreien hören nach so wie quieken, ja. Und wusste keiner, was da los ist, ja. Und im Winter vor allen Dingen, im Winter, wenn kaum Leute da waren. Und dann bin ich dann raus auf der Straße und hab dann, weil da wurde auf einmal Leben, ja. Also Leben von denen, die waren nachts unterwegs von diesen Leuten, mhm. Bei Vollmond. Weil die haben alle sich da verabredet, nachts machen sie Zeremonien immer nachts, ja, bei Vollmond. Weil ich habe einen auch erwischt, der da Opfer gebracht hat nachts. Schwarze Hühner und so eine Scheiße. Und dann habe ich Steine geschmissen nach den Leuten, ja, auf der Straße, um aufmerksam zu machen, damit die anhalten und dass sie die Polizei rufen, ja. Weil das geht nicht, dass er so einen Zaun unter Strom setzt und Menschen, da könnte einer unschuldig was passieren, könnte einer sterben, ja. Mhm. Und dann bin ich wieder rein. Ich wollte, dass sie mich fassen, verstehen Sie? Ich wollte, dass sie mich fassen, ja. Da bin ich wieder rein, hab den Wasserhahn aufgedreht und hab so getan, als ob ich tot da liege, ja? Hab mich totgestellt, ja? Ja. In der Zwischenzeit habe ich aber die Kabel alle genommen und habe sie bei denen, die haben so Schächte ums Haus, habe die Wasserhähne hinterm Hof aufgemacht und reingesteckt, ja. Die Kabel alle voll reingepackt und dann habe ich mich vorne hingestellt und habe den anderen Wasserhahn aufgemacht und habe mich daneben gestellt und habe mich tot hingestellt. Dann kamen die von Security erst, nicht die Polizei, von Security, wo der Nachbar vom Hotel angerufen hat, der mit ihnen zusammenarbeitet. Und die kamen rein. Ich sagte, deine, boah, was für eine Scheiße, auf Griechisch, ne? Was für eine Scheiße, schon wieder ein Toter. Da sagt der eine, was machen wir damit? Sagt der eine, wie immer, hast du gehört? Wie immer. Mhm. Und dann mache ich die Augen auf und sage, guten Morgen, verstehst du? Ja. Da wurden die sauer. Da fingen sie mir an zu bedrohen, du Arschloch, du und, was machst du hier drin? Wie bist du hier reingekommen? Ja, wie bist du hier reingekommen? Weil die 4 Meter hoch waren, die Wände, ja? Mhm. Ich kenne mich da aus, ja? Ich bin ja früher Kampfsport, ich weiß, wie ich springen muss, ich weiß, wie ich zerfallen muss, alles, ja? Dann habe ich, ich war ja auf der Straße und bin wieder rein, ja? Habe ich wieder hochgezogen und bin wieder rein, ja? Bewusst. Und dann fingen sie an, wer heißt du, wer bist du? Da habe ich sie, los, Tolles erzählt, da habe ich nur den Verrückten gespielt, habe nur so getan, ob ich nichts vom Weiß und gar nichts, ja? Um Zeit zu gewinnen, ja? Mhm. Da haben sie mich mitgenommen auf der Polizeiwache. Und aber meine Unterlagen, meine Sachen, was ich hatte, haben sie alles mitgenommen, Beweis vernichtet. Meine Kamera, die da drin war, haben sie nachher den Chip rausgenommen, mein Handy geklaut und durchgewühlt, die Telefonnummern, die Fotos, die ich gemacht habe und die Videos, die ich drauf hatte, haben sie alles weggenommen. Das haben sie mir erst nach einer Woche irgendwo weggeschmissen bei einer Bekannten, damit sie das auffinden, ja? Meine Sachen haben sie zur Polizei nicht mitgenommen. Da bin ich zur Polizeiwache, so um 3:45, da muss es einen ziemlichen Kurzschluss gegeben haben, weil die haben sich so aufgeregt, weil das Wasser ist gestiegen, wo ich das Kabel da reingelegt hatte, die haben schwarz gezogen, da ist bestimmt die nächste Trafo irgendwo im Kraftwerk in der Nähe hochgegangen, ja? Mhm. Da hat ein ganzes, bitte? Ja. Da ist ein ganzes Kraftwerk, also ein ganzes Dorf, hatte 1-2 Tage keinen Strom mehr gehabt. Weil die schwarz Strom gezogen haben, wie so ein Trafo. Hochspannungstrafo, direkt. Wo hat sie das zugetragen? In Platamon, in der Nähe von Olymp. Ach so, ja. Mhm. Da war ja richtiger Kurzschluss. Deswegen sage ich, 7. zum 8., also beim Vollmond, 7. zum 8. Oktober vorigen Jahres hat das stattgefunden. Die Beweise sind da, also die können nicht sagen, dass es nicht. Und es hat mich keiner gefragt, wo ich da bei der Polizeiwache war. Da war ich dahin, haben sie mich eingesperrt, weil ich habe nicht gesagt, wie ich wirklich heiße, ja. Ich habe immer auf Zeit gespielt, damit ich sehe, wie sie reagieren, was sie machen, ja. Und dann haben sie untereinander geredet, Mensch, so eine Scheiße, wir haben Brand im Keller, die Heizungsanlage und in einem Hotel, was machen wir bloß? Wir können auch keine Polizei holen, kriegen wir richtig Ärger, ja, weil die schwarz Strom gezogen haben, ja. Ja. Und dann sagen sie, wie, Feuer bei euch im Keller, wie ist Feuer entstanden, ja. Mich hat keiner gefragt, warum hast du es getan? Versteht, warum haben sie es getan? Weshalb, warum? Ich habe gesagt, sie haben da meine Katze getötet, habe ich gesagt. Die haben Strom am Zaun gehabt. Das hat mir keiner geglaubt. Sie haben mich alle für verrückt erklärt. Bewusst verrückt erklärt. Damit sie mich in der Psychiatrie einweisen. Hier gibt es doch keinen Strom. Verstehen Sie? Weil, wenn ich gesagt hätte. Ja, sicher. Weil er wäre aufgefallen, wenn die Staatsanwaltschaft untersucht hätte, sofort die Polizei nachgegangen wäre, am gleichen Tag oder nächsten Tag. Und hätte ich gesagt, ja, was ist da los bei euch, ja? Warum ist der Kurze passiert, ja? Woher? Ich habe den Kurzen fabriziert in der ganzen Umgebung. Weil sie schwarz Strom gezogen haben über einen Hochspannungstrafo. Mhm. Das ganze Dorf hat 1-2 Tage keinen Strom gehabt. Dafür habe ich Zeuge, das ganze Dorf ist Zeuge. Ja. Und dann hat man mich also versucht, als Blöden darzustellen. Die haben mich über 12 Stunden, ich wollte meinen Anwalt sprechen, einen sehr guten Anwalt, der für die Kirche arbeitet, ja. Dann hat mich den verwehrt, nicht gegeben. Ich habe darauf bestanden, auf Toilette oder auf Essen, gar nichts. Weder trinken, gar nichts. Ich konnte nicht auf Toilette gehen, weder trinken oder sonst was. Die haben versucht, alles bis morgens zu vertuschen. Ich habe ja alles mitgekriegt, weil man hört ja durch die Wände, wenn man dann im Kittchen ist, ja. Also diese Security-Leute mit den Polizisten, die nachts waren, haben alle gemeinsame Sache gemacht. Und haben dann so dargestellt, als ob ich verrückt bin, und dann, weil sie erfahren haben, über Bekannte oder Verwandte, dass ich in Deutschland in der Psychiatrie war, ja, dann haben sie gesagt, ja, der nimmt seine Medikamente nicht, ja. Da versuchen sie auf diese Schiene meine Eltern einzuschüchtern. Meine Eltern haben keine Ahnung gehabt, was mir vorher passiert ist. Da sagen sie, der Junge, der braucht bestimmt seine Medikamente, deswegen ist er bestimmt durchgedreht, ja. Da konnte ich meine, was soll ich meinen Eltern denn sagen? Die wissen gar nicht, was los ist. Die verstehen das auch nicht, was da in der Welt ist. Ja, und dann haben sie mich zwangsweise, also im Gefängnis waren das hingepackt, und dann zwangsweise wollen sie mich dann in die Psychiatrie einsetzen, ja, zur Beobachtung. Ja. Dann haben sie einen Beschluss gemacht, dann haben sie sich in die Psychiatrie gesetzt, und in die Psychiatrie selbst, zum Weg zur Psychiatrie, wollte man mich erschießen. Wie kam es dazu? Sind gefahren. Die waren wie ferngesteuert, die Leute. Wie ferngesteuert. Die sind so bestimmte Impulse gefahren, so Schilder, erste Hilfe. Ja, da kam auf einmal Signal, Impulse über den Funk. Ja, auf einmal waren die wie gewandelt. Das ist wie, glaubt mir kein Mensch, das ist wie Science Fiction. Das glaubt ja kein Mensch. Ja, wie kam es denn dann dazu, dass man sie erschießen wollte? Wie kam es dazu? Schildern so einfach. Mal. So, die haben die Waffe gezogen. Die haben die Waffe gezogen und durchgeladen. Ja, und dann? Ja, und dann wollen sie, ich habe innerlich gebetet im Moment. Die Waffe wieder drin. Sie hatten die Waffe gezogen und wieder zurückgesteckt? Die Polizisten, hier einmal links, einmal rechts, jemals verschieden, jedes Mal verschieden. Ja, vielleicht wollte man ihnen Angst machen. Ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sie es immer gemacht. Dann sind sie da aber lebend angekommen? Bin lebend angekommen, in der Psychiatrie. Dann haben sie mir so dumme Fragen gestellt, ob ich Stimmen höre und so und sowas, ja. Und sagten, nee, ich höre sowas nicht. Und dann fingen sie an, haben sie mal Medikamente genommen, sag ich, ja, habe ich mal genommen gegen meinen Willen, habe ich ihnen auch erklärt, was da passiert ist, dass ich in Trennung lag, dass mir was widerfahren ist. Ich wollte ja nicht jetzt ins Detail gehen, ja. Ich habe ihnen gesagt, dass ich immer in der Psychiatrie war und welche Medikamente ich mal genommen habe, ja. Da fingen sie an, so zu denken, und sie denken, das bestimmt jetzt auf Tablettenentzug, das ist jetzt total durchgeknallt, ja. Und da wollen sie mich da drin fixieren, indem sie gesagt haben, wir binden mir eine Hand fest, ja. Und da wollen sie gucken, wie ich reagiere, ja. Da habe ich total friedlich, weil die haben versteckte Kameras, in jedem Raum haben sie versteckte Kameras oben an der Tür, damit man sehen kann, was die Leute da machen. Ja, und dann habe ich gesehen, da kam keiner, ne. Dann habe ich das Bett genommen, wo ich gebunden war, ja, und habe mit dem Bett Jojo gespielt, ja. Dieses starken Bett habe ich mitgezogen und habe gesagt, wenn ihr mich hier sofort losmacht hier, dann ist hier was los. Ich sage, ich habe nichts, und wenn ihr hier, ich schlag euch alle kaputt hier drin. Ich bin kein Viech, ja. Und dann waren zufällig meine Eltern draußen und dann haben gesagt, was macht er mit dem Jungen? Der ist total friedlich, warum fixiert er ihn? Warum wollt ihr ihn festbinden? Wollt ihr euren Sohn, dass man ihn auch festbindet, der nichts getan hat? Der ist total friedlich, der tut doch keinem was. Ne? Da sagte meine Mutter, lasst ihn in Frieden, der tut euch nichts. Aber wenn ihr ihn fesselt, dann müsst ihr aufpassen, dann könnte es schlimm für euch werden, ja. Weil ich habe schon die Allergie schon mit Fixierung, ja. Und dann hat sie auch meine Mutter gesagt, der hat mit einer Hand für 300 Kilo gehoben. Mit denen, also macht keinen Spaß, er haut euch alle kaputt hier rein, hier drin. Und dann sind sie gekommen, ja, dann haben sie mich frei gemacht, dann haben sie mich freiwillig hingesetzt, dann haben sie mir ganz starke Spritzen gegeben. Ganz starke Spritzen, damit ich total down bin. Total down, über 12 Tage haben sie sich da drin gehalten. Und am letzten Tag, ich habe 12 Tage keinen Arzt gesehen, kein Arzt. Kein Arzt gesehen. Und am letzten Tag, dann haben sie die alle schlafen gebracht, alle. Weil um 10 Uhr, so 10 nach 10, gehen normal alle Leute schlafen. Um 10 Uhr nachts, so kurz nach 10, also 10:30, wo die alle weg waren, hat der Arzt gesagt, ja, ich möchte Ihnen gerne mit Ihnen alleine sprechen. Ich sage, warum denn? Sie haben doch die ganze Woche Zeit gehabt. Jetzt bin ich schon 12 Tage, ich habe keinen Arzt gesehen. Jetzt wollen Sie mit mir auf einmal sprechen, habe ich Ihnen gesagt. Ich sage, ja, wir müssen noch was klären. Ich sage, was denn? Er sagte, das sprechen wir gleich zusammen. Da hat er mich in so ein Zimmer gebeten, ja. Und dann habe ich gesehen, weil er es verkehrt und gedreht hatte, auf Griechisch, ja, diese Zwangsanweisung, wo du nie mehr rauskommst. Was hat er irgendwie verdreht? Ich saß auf der anderen Seite. Er saß gegenüber, ja. Hat das Formular bei sich gehabt. Ich konnte es ja lesen. Also ich habe es ja, ich kann ja spiegelverkehrt sehen. Von anderen Seite kann ich lesen, was er da drauf hat. Ja. Da stand eine Einweisung, ja. Das ist die dringende Einweisung. Also diese Einweisung für die Psychiatrie, wo man nicht mehr rauskommt. Diese für Schwerverbrecher, ja? Ja. Und da fing er an, ja, wie heißen Sie? Ich sage, Sie wissen nur, wie ich heiße. Na, dann sagen Sie es bitte nochmal. Das hat er mir gesagt. Dann fing er an, waren Sie schon mal da in psychiatrischer Behandlung? Ich sage, ich weiß es. Sie wissen was in Deutschland. Aber das hier hat mit Deutschland nichts zu tun, sage ich. Das andere war familiell bedingt, was mir da passiert ist, was widerfahren ist. Weil ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, ja? Ich sage, aber das hat hier mit unserer Sache nichts zu tun. Sag ich, aber hat er notiert, angeblich. Und dann sagt er, Moment, ich muss ja jemand jetzt einen Anruf machen. Um 11 Uhr nachts, ja? Ja. Da ruft er an. Bei der Abteilung, so wie ich es rausgehört habe. Und dann fing er an, mit meinem Alter, angeblich eine Frau, ja? Eine 43-jährige Frau hat das und das Leiden. Ich kenne mich in Psychiatrie aus. Er hat einen bestimmten Ausdruck verwendet, ja? Die ganz, ganz schwerwiegend ist, ja? Und dann habe ich gesagt, Folgendes, wenn Sie hier mich jetzt heute Nacht verschleppen wollen, ohne meinen Anwalt, ohne Presse, habe ich gesagt, ohne Anwalt, ohne Presse, ohne meine Verwandten, sag ich, das geht hier nicht. Sagt er, nein, nein, beruhigen Sie sich. Das ist nicht für Sie gemeint, das ist für jemand anders gemeint. Ich sage, wenn Sie jemand anders meinen, dann lassen Sie mich bitte raus. Telefonieren das Gespräch zu Ende. Ich will es gar nicht mithören. Ich habe genug Ärger. Ich will nicht noch mehr Ärger hören. Und rufen Sie mich rein, wenn Sie fertig sind. Sagt er, okay, da bin ich raus. Ich habe in der Zwischenzeit eine Telefonkarte gehabt. Da bin ich schnell zur Telefonzelle gelaufen. Habe dann meinen Bekannten angerufen im Hotel. Und habe gesagt, Folgendes, Sie haben vor, heute mich hier verschwinden zu lassen. Wenn mir was passiert, dann wisst ihr, dass der Arzt, der mit den hinten mit diesem so Art Priester hin, hat er so einen Zopf gehabt, ja? Dass er mit zusammenhängt, ja? Dann habe ich aufgelegt. Wissen Sie, wie schnell er aus dem Zimmer rauskam? Das ist rausgelaufen, rausgerannt. Mhm. Und hat gesagt, Herr Kolumb, beruhigen Sie sich bitte. Ich sage, warum denn? Ist doch nichts. Warum soll ich mich beruhigen? Ich hab doch kein Problem, ich habe doch keine Hektik. Ich bin beruhigt, ich war da erfahren, hat mich mitgehört, ja, weil ich habe das Knacken im Telefon gehört. Aha. Und dann habe ich, ich habe doch nichts. Sag ich, was wollen Sie von mir? Ja, dann wollte er ablenken, dann wollte er schreiben, ja, was Sie gemacht haben und beruflich und so. Da wollte er nur vom Thema ablenken, ja? Ja. Da habe ich ihm das passend gesagt, wisst ihr was, wenn ihr mir an die Karre pinkeln wollt, dann seid ihr viel zu klein für. Habe ich ihm gleich vom Kopf gesagt, ja? Sag ich, wenn er so weitermacht, gibt es richtig Ärger hier drin. Dann war er arschfreundlich und hat mich in Ruhe gelassen. Aha. Aber es war am letzten Tag, 12 Tage, und spät abends hat er alle weggeschickt, alle Leute, die normal waren, die dort das Personal gearbeitet, hat er alle weggeschickt, damit er alleine war mit mir. Ja. Und das ist da passiert. Und dann bin ich wieder raus, und wo sie mich dann immer gesehen haben, diese Verbrecher, da haben sie immer einen langen Bogen gemacht, immer. Ja. Und da haben sie versucht, die Nachbarn, ja, dazu zu bringen, dass sie falsch aussagen, dass ich angeblich den ihr Haus war, ja. Dass ich angeblich in ihr Hotel war, damit sie mir den Schaden ans Bein eindichten können, ja? Mhm. Sie haben mein Handy geklaut, das haben sie der Polizei gar nicht gegeben. Die haben mein Fotoapparat geklaut mit den ganzen Inhalten und Beweise, Mittel, Fotografien, Videoaufnahmen, alles, ja? Haben das mitgenommen und der Polizei gar nicht gegeben. Gar nichts. Und ich hab zum Glück keine Schuhe gehabt, nichts gehabt, dann konnten sie nicht sagen, ich wäre bei denen in der Wohnung drin, ja? Bin barfuß reingegangen, ja? Mhm. Ich kenne mich aus mit Strom und ich weiß, wie man kein Gewicht kriegt, ja. Die kennen sich natürlich nicht so gut aus, aber ich kenne mich da aus. Das war mein Beruf, ich kenne mich da sehr gut aus. Und deswegen habe ich ihnen das auch, die Lektion erteilt, ohne es zu wollen, ja. Ja, und da wollen sie Geld von mir und sagen, was wollt ihr von mir? Von mir kriegt er gar nichts. Ich habe sofort, wo ich in der Polizeiwache war damals schon... Wer wollte Geld von Ihnen? Sie wollten Geld von mir haben. Wer Sie? Die Besitzer vom Haus. Weil ich die Scheiben eingeschlagen habe. Ach so, wo sie da den Stromschlag bekommen hatten. Naja, habe ich ihnen gesagt, erstmal habe ich bei der Polizeiwache, wo ich drin war, habe ich gesagt, ich will den Anwalt und ich zeige euch an, wegen versuchten Mord, sage ich. Mhm. Und Körperverletzung. Ihr habt mich hier den Zaun unter Strom gesetzt. Es ist verboten, dass man einen Zaun unter Strom setzt. Mhm. Und da wollte ich noch laut, sage ich, und illegalen Strom auch noch. Dann waren sie ganz ruhig. Dann sagen sie, seien Sie ruhig, ja? Da waren sie unter sich, verstehen Sie? Man hat mich... mundtot gemacht, ja. Man hat zugemacht, damit ich nicht mit keiner hört, was ich sage, ja. Ja. Da haben sie extra so weggemacht. Stattdessen haben sie nur so gedreht, dass sie mich in der Psychiatrie unbedingt in die Psychiatrie reinbringen und mich dann verschwinden lassen. Aber hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Und dann, wo ich hierher kam, von Griechenland jetzt, ja, da meinen die Eltern, ich bin total durchgedreht, ja. Es hat weder in Griechenland noch hier, wo ich beim Arzt war, wollte ich untersuchen lassen, wegen Stromschlag, hat keiner diese Sache für ernst genommen. Verstehen Sie? Das bilden Sie bestimmt nur ein. Sie wollten mir einen auf Doofen tun, dass ich mir alles einbilde, ja? Und ich habe mir das nicht eingebildet. Und das Thema wurde gar nicht erwähnt, weil da wäre alles rausgekommen, was Sie da machen mit dem Strom. Stromklau und illegalen Strom verkaufen und alles. Nee, Strommafia. Und dann, wo ich in Deutschland war, haben die Eltern heimlich hinterm Rücken, ja, haben sie den Arzt und meinen Betreuer konsultiert, ja, und gesagt, ich wäre durchgedreht, ja. Ich wäre durchgedreht. Aber warum? Weshalb? Was alles passiert ist, hat keiner gesagt. Da wollten sie mich in der Psychiatrie hier nach EVK wiederbringen, ja. Da habe ich gesagt, warum denn? Ich habe da nichts gemacht. Ich wollte damals zum Dr. Binz nach Trier, dass er mich untersucht, weil er meinen ganzen Sachverhalt kennt, mit den ganzen Gastgeschichten und alles. Ich war auf dem Weg zum Betreuer, wollte Geld abholen. Und wo ich da Geld abholen wollte, hat man mich, der Betreuer, mitgenommen, ja, und sofort zum Arzt bringen lassen, ja. Und von dort aus sollte ich freiwillig in die Psychiatrie gehen. Hätte ich gesagt, ich gehe nicht, ja, dann hätten sie mich wieder, wer weiß, was sie mit mir gemacht. Da bin ich freiwillig mit, ja, und in der Psychiatrie. Und dann haben sie mir Sachen gegeben, wieder gegen meinen Willen. Ja, dieses Risperdal in flüssiger Form. Und dann habe ich Bluten gekriegt, Nasenbluten gekriegt, habe ich Blut aus dem Mund gespuckt. Da hat mir die Eier weh, Pinkel, Blut beim Pinkeln. Und habe ich gesagt, was soll das? Wollt ihr mich umbringen? Was soll das? Da haben sie sich auf taube Ohren gestellt, alle. Und die wollten mich nicht weglassen. Da habe ich gesagt, ich zeige euch an, bei der Bundesstaatsanwaltschaft an. Das geht so nicht. Da habe ich heimlich einen Brief geschrieben an Herrn Bitter, der ein Geschäftsführer von dem Evangelischen Krankenhaus, ja. Da habe ich geschrieben, ist der Verdacht hier, dass hier bei Ihnen sich Leute von kriminellen Machenschaften sich eingeschlichen haben und hier Menschen umbringen, ja. Und bitte machen Sie Meldung beim Bundesgeneralstaatsanwalt. Das habe ich dann unten an Informationen abgegeben, bei diesem im Krankenhaus, mit bestimmten Bemerkungen auch dazu. Und dann haben sie mich, Montag sollte ich dann raus, ich wollte raus, ich habe so ein Theater gemacht, dann haben sie mich Freitag schon rausgelassen. Sie wollten mich jetzt gar nicht weglassen, gar nicht weglassen. In der Zwischenzeit, wo ich da oben war, ich weiß nicht, was sie in mein Getränk beigemischt haben, ich war 10 Minuten weg, ich war 10 Minuten bewusstlos. Da bin ich wieder aufgestanden, wo ich dann rausgegangen bin und wo sie mich gesehen haben, hätten sie die Gesichter sehen müssen, wie sie mich angeguckt haben. Wie erschrocken, ob ein Toter auferweckt ist. Und wo ich dann entlassen worden bin aus dem Krankenhaus, dann habe ich auf Eigeninitiative halt meine Sachen gepackt und bin nach Trier gefahren mit dem Zug zum Dr. Binz, ja? Ja. Und auf dem Weg dorthin, die haben nicht mit gerechnet, dass ich dort ankomme, weil so geschwächt war ich von diesen Medikamenten, die sie mir gegeben haben. Weil ich vertrage so, ich habe ja MCS, ich bin sehr empfindlich gegen Chemikalien. Die wussten das und haben es trotzdem gemacht, ja? Willentlich, bewusst. Nun wollen das so darstellen, dass ich freiwillig da geblieben bin, ja? Soll unterschreiben, dass ich freiwillig dort bei Ihnen bleibe, ja? Dass ich auf eigene Verantwortung in die Psychiatrie eingegangen bin. Wo ich dann rausgegangen bin, bin ich dann mit dem Zug. Und an dem Tag, am 23. November war das, dann habe ich, da war Terroralarm, ja? Können Sie sich vorstellen, ich habe so viel Gepäck mitgehabt, weil ich wollte von dort aus zu seinem Sohn in der Klinik. Ich wusste, dass sein Sohn von Dr. Binz in der Psychiatrie arbeitet, ja? Mhm. Und ich wollte unabhängige Hilfe haben, verstehen Sie? Weil der Vater kennt meinen Fall und sie können sich als Ärzte besser kommunizieren. Verstehen Sie? Vater und Sohn, die kennen diese Sachen viel besser wie hier in Nordrhein-Westfalen, hier in diesem Krankenhaus, ja? Ja. Die haben nur auf der Psychoschiene gearbeitet. Ich habe ihnen gesagt, dass ich einen Stromschlag bekommen habe. Die haben mir wieder ein EKG oder sonst was gemacht. Ich habe Taubheitsgefühl, Lähmungserscheinung und vieles gehabt, Schmerzen und hat keiner für ernst genommen. Ich habe gesagt, ich habe einen Stromschlag bekommen, meine Herren. Da haben sie mir nicht geglaubt, haben sich für doof erklärt. Da bin ich nach Trier und auf dem Weg nach Trier, da war Terroralarm. Dann haben sie mich, da bin ich morgens losgefahren, da war ich erst um 9 Uhr in Trier, 9 Uhr abends. Und der Dr. Binz war sein letzter Tag, dann ist er nach Spanien verreist. Und ich habe ihn nicht mehr erreicht. Ich habe aber auf seinem Band angerufen und gesagt, tut mir leid, Herr Dr. Binz, ich konnte es nicht mehr erreichen, war Terroralarm. Und ich bin dann in der Kontrolle gekommen und ich konnte nicht rechtzeitig zu Ihnen erscheinen, ja? Ja. Und den Abend, wo ich bei meinem Kollegen dort war, bei diesem Abend, wo ich Ihnen sage, mein Kollege, da habe ich bei Ihnen übernachtet. Und ich habe ja schlecht Luft bekommen, ja, durch die Medikamente, die Sie mir vorher gegeben haben. Da habe ich Atemnot gehabt und habe Blut gespuckt, auch teilweise aus der Nase, aus dem Mund. Und mir war es nicht gut zurecht. Und dann bin ich ausgetickt. Also ausgetickt heißt, ich bin gelaufen, ich habe nach Sauerstoff gerungen, bin gelaufen, damit ich mehr Luft kriege, laufen, dass ich Sauerstoff bekomme, aha, dass meine Zirkulation stattfindet. Weil ich habe gemerkt, mir fehlt Sauerstoff, ja? Ich kriege keine Luft mehr. Ja. Dann bin ich gelaufen, da bin ich auffällig geworden auf der Straße, weil ich dann viel gelaufen bin, dann Passanten angerufen und gesagt, das ist einer, ein Verrückter, der spielt auf der Straße, Verkehr oder sowas, ja? Dann hat die Polizei mich von der Straße aufgelesen, ja? Hat mich durchsucht und alles. Er hat gesagt, was ich will. Ich habe ihm auch gesagt, bitte untersuchen Sie mich auf Rattengift oder anderen sowas, weil ich habe den Verdacht auf Aneurysma, also so Blutgerinnsel, ja. Mhm. Ich spucke Blut und alles und habe Kopfschmerzen und ich möchte, dass mein Blut untersucht wird. Ich habe ihm gesagt, dass ich da im Krankenhaus in Kastrup war und dass sie wahrscheinlich mir was beigemischt haben oder von diesem Medikament, dass diese Nebenwirkungen sind, ja. Und ich habe darauf bestanden, dass sie mich zum Dr. Binz Junior, seinen Sohn, in der Klinik bringen. Ja, und dann? Dann haben sie mich da reingebracht, ja? Abends um 12 Uhr. Ja. Ja, und dann war ich in der Klinik. Und da haben sie den Beschluss wieder gemacht, dass ich 6 Wochen da bleibe, ja? Und mir ging es besser, weil ich brauchte nur Ruhe. Die haben zwar starke Dinge gegeben, das ist zwar was aufgefallen und die haben gesagt, ich bin total durchgedreht, ja, total aufgedreht. Ja, dann ging es mir nach ein paar Wochen viel besser. Dann kam ich raus, ja, war ich total, und weil diese Tabletten, die sie mir gegeben haben, die haben mich auch dort im Mutterhaus, weil ich habe nichts Psychiatrisches, verstehen Sie, was ich meine? Das war nichts Psychiatrisches, das war von diesem Stromschlag und diese Vergiftung, die sie mir in IVK gegeben haben und in Griechenland die Psychiatrie, diese Medikamente, die sie mir gegeben haben. Man hat mich in Griechenland also verkehrt behandelt, ja, auf Drogen, diese Psychopharmaka, mit Tabor auch und andere Medikamente und dann in Deutschland weiter behandelt. Und dann ist das entstanden, was da entstanden ist. Und dann hieß es, ich würde die Medikamenten ich habe ja ein gewisses Medikamenten abgesetzt und deswegen bin ich rückfällig geworden, ja? Mhm. Also so macht man das. Dann läuft der Arzt gegen Arzt, sagt ja nicht aus. Ja, und der Kollege ist ja immer so, kein Nestbeschmutzer. Ja, und dann war ich dort 6, 8 Wochen. Und diesen 6 oder 8 Wochen, wo ich da drin war, dann habe ich also dieses Tolles, auch diese Frau und bestimmte Leute auch kennengelernt und habe dann auch da versucht, der Frau zu helfen, wie ich Ihnen gesagt habe. Aber diese Frau ist nicht bei Herrn Binz? Nein, die ist nicht bei Herrn Binz, nein. Die ist wieder in einem anderen Krankenhaus, in Trier? Die war im gleichen Haus, Mutterhaus, wo der Sohn von Dr. Binz Stationsleiter ist, ja? Der ist auch Peter Binz, meine ich, der Sohn auch. Auch Stationsleiter, ja? Chef, also auf dieser Abteilung, ja, für die Stationsarzt, ja. Also die Frau ist in einem Krankenhaus, wo der Sohn Chefarzt ist? War. In diesem Mutterhaus, wo ich bin, ist er Chefarzt, ja. Ja. Aber wo ich das dann, der Anwalt dann ermittelt hat, da wurde die Frau über Nacht, ohne Schuhe anzuziehen, wurde sie einfach zwangsweise verschleppt. Nacht- und Nebelaktion. Die musste da weg. Ja. Ja, weil wahrscheinlich hat er gegraben und haben sie gesagt, dann fällt das auf. Dann haben sie erstmal zwangsverschleppt nach Lorettahof in Niederoberstein und dann haben sie hier in diese Markusbrücke für seelische Gesundheit, wo ich ihnen gesagt habe. Genau. Und seitdem ist die Frau da und die kriegt keinen Kontakt, die hat einen schlechten Handyempfang, die hat O2 und sie kann auch nicht empfangen, gar nichts. Wer weiß, was man hier gemacht hat. Ja. Ihre Rechtsschutzversicherung, die sie hat, bei der ARAG, ja, sie war eines Tages war sie verschwunden, die Frau, ja, über mehrere Stunden. Da hat die ganze Psychiatrie sie gesucht. Die wollte angeblich einmal um den Block, weil die war monatelang nicht raus. Die durfte monatelang nicht raus. Wieder spazieren oder sonst was. Und da wollte sie einmal einen Spaziergang haben, ja. Dann hat sie diese Chance genutzt und ist zur Filiale, ARAG-Filiale, dort in Trier gegangen und hat der Filiale mitgeteilt, dass keiner ohne ihr Wissen wieder eine Versicherung oder sonst was sie hat bei ARAG verfügen darf, ja? Mhm. Der hat gesagt, dass sie ihr ehemaliger Lebensgefäß dahinter hängt und oder wer noch mit dem Arzt zusammen, was sie da machen, weiß sie nicht, aber sagt sie, bitte vermerken Sie das. Dann haben sie so ein Sonderprotokoll genommen und haben es protokolliert. Vermerkt, ja? Ja. Und dann ist die Frau später in der Psychiatrie erschienen, ja? Da gab es so ein Theater und dann haben sie gleich genommen und gleich Spritzen gegeben, ja? Die sagte, ich habe nur Zucker, was wollt ihr von mir? Warum gibt ihr mir das? Sie ging ihren Willen, da war so eine richtige Show. Man hat sie gegen ihren Willen, hat man ihr Medikamente gegeben, Spritzen gegeben, ja? Da wurden mehrere Leute Zeugen dieses Falles, ja? Nicht nur ich, auch andere Leute, die dort waren. Da sind wir alle im Zimmer, weil die gesagt haben, geht bitte ins Zimmer alle, ja. Da sind wir alle rein, ja, damit wir das nicht mitkriegen, was, wie sie mit der Frau umgehen, ja. Das ja, das reicht aber erstmal für heute. Ja, gut, ich bekomme schon ein bisschen Rückenschmerzen, ne? Bitte? Ich bekomme ja ein bisschen Rückenschmerzen. Ja, ich sehe, ja. Ich bekomme ein bisschen Rückenschmerzen, habe ich gesagt. Ach so, haben Sie zu viel, ja, tut mir leid. Weil ich nämlich so krumm sitzen muss. Ach, tut mir leid, ich will Sie nicht so belasten, ja. Nur ich sage Ihnen, ich habe in der Zwischenzeit sehr viel erlebt, das ist unglaublich. Das glaubt Ihnen kein Mensch, das ist das Kuriose. Ja, aber anderen geht es zum Teil ähnlich und da kann ich mich ja morgen mal um diese Angelegenheiten kümmern. Ja, dann telefonieren wir andermal weiter, ja? Okay, wann soll ich Sie anrufen? Morgen Abend. Wie viel Uhr? 21 Uhr. 21 Uhr, okay, gut. Alles Gute. Ja, bis dann, tschüss. Tschüss. Aber dann war noch eine Angelegenheit mit Kindern in Griechenland. Da wussten Sie auch einige Dinge. Ja, ich weiß vieles drüber. Da waren Fonds, wo ich da unten in der Nähe von Platamon, in der Nähe von, also in Griechenland ist das auch, die suchen abgelegene Dörfer oder Orte. Das sind meistens Leute, die in der Psychiatrie arbeiten oder einflussreichen Positionen haben, ja. Ja. Und die haben dann die Kinder, die nicht vermisst werden, wo die Eltern abgeben, entweder Prostituierte oder schwer krank oder geistesbehinderte oder geistig gegenwärtige, ja. Diese Kinder nimmt man mit angeblich beim Ausflug, ja. Die werden vielleicht für ein, zwei Tage dann mitgenommen angeblich und dann werden die Kinder vergewaltigt. Oder Sex oder werden missbraucht und Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen gemacht. Foto- und Videoaufnahmen. Ja, auch, ja. Dieser Mann weiß ich zufälligerweise, dass er schon mal vorbestraft worden ist, ja. Welcher Mann jetzt? Dieser Psychiater, der in der Psychiatrie arbeitet. Er gibt sich als Mathematiker aus, um die Spuren zu verwischen. Mhm. Ja, der kommt aus Larissa. In Griechenland? Ja, ja. Ja? Aus Larissa kommt er. Das ist eine ganze Clique. Daneben ist eine Schwulen-Clique noch. Und auf der anderen Seite, das ist eine ganze Clique von diesen finsteren Typen, ja, die solche Orgien treiben. Ja. Und der Mann... Wie lange schon? Das macht er schon Jahre. Und diesmal habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich habe da bei jemandem geholfen, Dachausbau. Und dann habe ich alles mitgekriegt und aufgenommen. Indirekt, ja. Und dann haben sie es mitgekriegt und dann wurden sie vorsichtiger. Dann haben sie wahrscheinlich ihre Sachen woanders gemacht. Zu diesem Mann muss ich sagen, Nachbarn haben sich beschwert, weil sie auch Schreien gehört haben von Kindern. Die haben dann bei der Polizei angerufen. Und haben gesagt, hier passiert das und das. Bitte kommen Sie und helfen Sie. Dann sagen Sie sofort, geben Sie bitte Ihre Personalien durch. damit wir uns kümmern können. Nicht, dass sie dann eine Anzeige kriegen wegen Verleumdung, ja? Ja. Sofort. Anstatt anonym, normalerweise kann man auch anonym eine Anzeige geben. Nein, die wollten den Namen wissen. Das ist nicht typisch, ja? Vom Anzeigenerstatter? Ja, von der Polizei. Also wenn du die Polizei anrufst, sie wollen den Namen wissen, wer du bist, damit du nachher Repressalien hast, das will doch keiner haben. Ja, und am nächsten Tag haben sie dort dieses Grundstück, was so abgelegen war, vorher umverzäunt, auch nicht gemauert, ja? Dann haben sie Mauern von über 2 Metern gebaut, 3 Metern hohe Mauern gebaut. Am nächsten Tag fingen die sofort an, da zu bauen, damit keiner reingucken kann. Mhm. Weil die haben sich dann mit Gruppen zusammengetan, Swimmingpool und so, ja, und was sie in dem Haus machen, das will ich gar nicht, das war schon schlimm genug, was ich da gesehen habe bisher. Gesehen haben sie das? Auch, ja. Hab's mitgehört und konnte nicht einwirken, weil die Polizei hängte mit drin. Ist das ein Ausnahmefall? Bitte? Ist das der Ausnahmefall, wenn die Polizei mit drin hängt? Das ist nicht der Ausnahmefall. Das ist bewusst gesteuert. Zur Sicherheit. Ja? Ich habe ja schon mal einer anderen Person gesagt, alles wird sicherer, wenn es krimineller wird. Ja. Es wird alles, man hat in diesem Ort, ja, die Polizeiwache abgeschafft. Man hat sie nur vormittags von 9 bis 12 Uhr dort, lässt man sie Geschäftszeiten offen, Polizeizentrale. Die nächste Polizeistation ist über 20 Kilometer weit weg. Dann haben sie diese selbsternannten Security-Unternehmen gepachtet, die angeblich für Ordnung sorgen, die auch kriminell unterwandert sind. Ja, ich kenne das. Auch in Bielefeld ebenso. Ja, das ist die neue Scientology-Masche. Das sind Billenberger, Freimaurer, Rotenkreuzer, wie die alle heißen. Und wie sind Sie nun auf Scientology gekommen? Ich weiß das. Weil ich habe ihren geheimen Tempel zerstört. Was kann man sich darunter vorstellen, unter diesem geheimen Tempel? Die haben angeblich Begegnungsort. Die geben sich in Griechenland nicht als Scientology aus, ja? Sondern sie geben sich als philosophische Gemeinschaft aus. Also eine Tarnorganisation? Eine Tarnorganisation. Sie tarnen sich in jedes Land, weil die haben mit Gott nichts zu tun. Die wurden 2007 als Religion anerkannt, obwohl sie mit Gott nichts zu tun haben. Ja. Ja. Und weil in Griechenland ist es so, dass die Kirche so stark ist, da können sie nicht sagen, wir sind eine Religion. Ja. Also haben sie sich eine Gesetzeslücke, weil die haben ja die besten Anwälte und alles, haben eine Gesetzeslücke gefunden, um das so zu deklarieren. Dann haben sie da kaufen sie Häuser außerhalb und dann werden so spezielle Rituale auch gemacht, bevor sie es auch einweihen, dieses Gebäude. Und dann haben sie auch im Keller einen besonderen Raum, angeblich Begegnungsstätte. Und dort wird andere Sachen gemacht, wo man nicht gerne drüber spricht. Weil wenn man ihnen das sagt, dann sagen sie, das ist zu weit hergegriffen. Ist das sowas Ähnliches wie das, was Sie eben von Griechenland, von diesem Platz dort erzählt hatten? Hm. Mit Kindern? Ja? Auch solche Kinderangelegenheiten? Auch Kinderangelegenheiten und andere Orgien. Menschenopfer, ich will nicht nur mehr sagen. Also meinst du sowas Ähnliches, wie man im Internet gesehen hat, bei diesem Bohemian Grove? Ich habe nicht alles durchgesehen, weil... Kennen Sie das? Denn da ist doch so eine Gruppe, wo man sagt, der amerikanische Präsident sei Mitglied in dieser Gruppe, ja. Bohemian Grove, und dann wird dann ein Feuer angezündet und dann werden da rituell so Kinder oder sowas in der Art. Ja, das wird gemacht. Ich habe es gesehen, ich habe auch Aufnahmen gemacht. Kennen Sie die Serie... Die Toten Zeugen oder was eine ähnliche, so heißt es, Satanismus von Dutroux, die Toten Zeugen, so heißt wohl diese Serie im Internet. Nee, aber ich kenne mich damit aus. Ich meine, ich kenne die ganzen Sendungen nicht, aber weil hier in Bochum, ja, ist ja die größte Satansdisco Europas. Mhm. Die heißt Matrix. Und der Eigentümer ist ein Türke und der beschäftigt sich auch mit so einer Scheiße. Die haben in den 80er Jahren haben sie in Lütchen Dortmund ganzen Gräber geschändet. Und dort in diesem Ort, da wo ich da sage, in der Nähe, da graben sie auch Toten aus. Die machen Nekronomie, diese Totenbeschwörung. Nekromantie. Nekromantie, genau. Nekromantie, Vampirismus, Magie der Fliege, Gedankenkontrolle, Massenhypnose. Ja. Magie des Kokains und andere solche Sachen. Also spirituelle Experimente, kann man sagen, ne? Die machen Gedankenkontrolle. Total. Mich wollen sie mich, ich sage, die Geschichte, wenn ich glaube, glaubt mir kein Mensch. So wie ein Science Fiction. Ich habe da Aufnahmen auch gemacht, wo sie da auch bestimmte Orte am Fluss, da haben sie vor Jahren, vor 2 Jahren ein Ehepaar umgebracht. Angeblich haben das Albaner getan, ja, um abzulenken von diesen Ritualmorden, die sie dort begehen. Ja. Das ist eine Clique. Das sind meistens Leute, die nicht an Gott glauben, der in der Nähe. Das sind meistens auch Leute aus dem, sagen wir mal, kommunistischen angehaucht, ja. Die glauben an nichts, ja. Ja. Und viele von diesen praktizieren auch sowas. Da sind auch Lions-Leute dabei, von Lions King. Da sind Leute von Rotary. Da sind Leute von den ganzen Organisationen. Lions Club und Rotary Club. Rotary, Lions Club, da sind sie. Da sind Freimaurer, Billenberger, Scientology. Alles ist vertreten dort. Ich habe alles erkundet und gesehen, was da alles los ist. Ich habe mich erschrocken, wo ich so viele Jahre, ich war jahrelang nicht in Griechenland, und wo ich dann da war, habe ich gesehen, was da abläuft. Erschreckend. Ja, Sie sprachen eben noch von Bochum und jetzt auch wieder von Griechenland. Ja, ich sage Ihnen das. Ich wollte nur sagen, dass das ist ein Netzwerk weltweit, ja. Ich wollte nur sagen, dass solche Leute, also diese Ritualmorde begehen, ja, und so eine Kommandie betreiben und alles Mögliche, dass sie nicht nur hier in Deutschland sind, sondern auch in Griechenland auch vorhanden sind und dort sehr stark vertreten sind. Kann man denn sagen, dass eine von diesen Gruppierungen dort am meisten vertreten ist und das meiste zu sagen hat? Das kann man nicht sehen. Die funktionieren nicht so wie menschliche Organisationen. Das ist das Oskure dran, dass man sie versucht einzubinden, weil diese Organisationen indirekt miteinander einen Herrscher haben. Der Herrscher der Finsternis, ja? Also kann man sagen, dass es mehr Satanismus als Scientology ist? Das ist alles dasselbe. Indirekt ist Scientology auch Satanismus versteckt. Man kann sagen, es ist nur dann richtig beschrieben, wenn man alles mischt. Wenn man alles zusammen im richtigen Zusammenhang sieht. Jeder hat sein Part zu spielen. Es gibt ein Part in der Musik, in den Medien, Nachrichten, Militär, Schule, Ausbildung. Jeder hat seine Aufgabe. Und unabhängig davon haben sie alle das gleiche Ziel. Gewinnmaximierung. Die Gewinnmaximierung, Weltherrschaft, Plastikkarten, Menschen, Mint-Control, alles, Chip, alles. Die kontrollieren die Menschen auch ohne, wie gesagt, ohne Chip. Das ist der Wahnsinn dabei. Also die Beeinflussung in den verschiedensten Art und Weisen? Art und Weise. Die Menschen sind auf einmal nicht mehr selbst. Die klicken auf einmal aus. Auch Polizeibeamte, habe ich erlebt. Die wollten mich erschießen unterwegs. Wie kam das? Ich sage Ihnen das, weil ich Ihnen da, was ich da getan habe. Ja, aber Sie sagten, man wollte Sie unterwegs erschießen. Naja, ich sage Ihnen jetzt, um zurückzuholen, jetzt mit den Kinderschändern da. Ja. Ich habe gesagt, da haben Leute angerufen, da haben sie gesagt, wenn sie ihre Daten geben, dann können wir die Anzeige aufnehmen. Dann haben die Leute gesagt, nein, nächsten Tag haben sie da Mauer hochgezogen und haben dann weiterhin was gemacht. Da hat einer daneben angebaut, ein Arzt aus Larissa. Der wollte auch einen Dachstuhl oben bauen, so oben drauf. Da konnte er natürlich da reingucken bei denen in den Hof, ja? Ja. Dann hat man ihn samstags, ja, wo normalerweise keine Überstunde stattfindet von den Beamten, macht keiner Überstunde, ja? Diese Bauaufsichtsamt gebracht und haben den alles abgerissen. Ja? Damit er nicht drüber gucken kann? Ja. Die haben nur gesagt, er würde angeblich ohne Genehmigung das bauen, ja? Mhm. Da hat er gesagt, hier in dem ganzen Dorf, hier in der ganzen Gegend, ist alles ohne Genehmigung. Und gerade bei mir kommt er, wollte mir mein Dach abreißen. Das hat sich so fürchterlich aufgeregt, der Arzt, ja? Ja. Das war sogar ein Arzt. In Griechenland? Ja, aus Larissa. Und dann hat er so ein Theater gemacht, dass ich werde euch alle anzeigen, ihr sollt jede Bauaufsicht, da sollen sie alles hier kontrollieren, und hat so ein Theater gemacht, ja? Mhm. So, und dann ist der Mann weg. Dann hat er natürlich... Der ist ausgezogen? Nein, der hatte weiter, die Baustelle hat geruht, ja? Ja. Aber er hat später weitergemacht und das Dach verbessert, damit da kein Wasser reinkommt, ja? Sonst geht das der Bau kaputt, ja? Ja. Das erste Stockwerk, was er da gebaut hat. Da haben sie ja gemerkt, dass ich da ja beobachte und dass ich da einiges mitbekommen habe. Und dann haben sie natürlich verkrochen, haben sie natürlich nicht mehr so sich so getroffen mit den Kindern, ja? Wie jedes Wochenende oder mitten in der Woche. Also man kann sagen, Kinderklau und dann Kindermissbrauch anschließend. Ja, ich habe Filme gemacht und dahinter ist noch so ein Perverser, so Schwulengang da. Ja? Da haben sich alle so Willen und Fuß gemacht, damit sie ihre Orgien machen. Ja? Was haben die genau gemacht? Orgien. Auch in diesem... In der Gegend, da in der Gegend. Dahinter. Auch im Tal, das ist auch eine große Villa, da kommen alle Politiker, werden eingeladen. Ganz einflussreiche Leute, einer der größten für Pfirsichanbau und so weiter und Säfte. Der hat großen Einfluss in der Politik und lädt sie alle ein und macht auch diese Orgien. Diese Orgien nennen sie Tragödien. Tragödien? Ja, von Tragödien angeblich. Die führen angeblich Tragödien durch, die maskieren sich und machen, holen Nutten und andere Frauen oder sonst was oder Kinder von diesen Dingen und machen da ihre Orgien. Ja. Zu bestimmten Zeiten, bestimmten Monden oder bestimmten... Ziehen die auch Roben an und halten Kerzen in der Hand? Roben, ich weiß, dass sie Roben haben. Da läuft vieles ab. Da sind bestimmte Leute, die gehen nur Leichenbeschau ausgraben mit den Albanern, ja. Die gehen frisch Leichen ausgraben und machen dann diese Rituale. Mhm. Und da kommen auch Leute von Athen und überall und gehen an den Friedhöfen und halten ihre Orgien, geben den Leuten in den Dörfern Geld, damit sie vorher die Geschäfte schließen, damit kein Zeuge da ist, und treiben ihre Orgien. Man hat sich schon ein paar Mal vertrieben dort. Bestimmte Jugendliche sind da dreist gewesen, haben sie mit Steinen beschmissen und alles, ja. Da haben sie, diesmal sind sie vorsichtiger geworden. Die haben das aber gemacht. Dreht es sich denn meistens immer um Kindesmissbrauch? Auch. Da sind mehrere Sparten. Es gibt ja Menschenopfer, Tieropfer, die bringen sogar Menschenopfer, Tieropfer, sexuelle Orgien und andere perverse Sachen. Gibt es noch andere Zeugen, die das bestätigen können? Da kann ja keiner Zeugen, das bezeugt ja keiner. Aber könnten. Könnten, wer will sterben? Sie haben es ja nun auch bezeugt. Ich habe es bezeugt, ich kann es Ihnen bezeugen. Aber Sie haben keine Angst vor dem Tod, haben Sie gesagt. Ich habe keine Angst vor denen, die haben Angst vor mir, ich habe keine Angst vor denen. Ich habe auch keine Angst vor denen, weil ich erkenne sie und ich weiß, wie sie sind, wie sie handeln, wo sie wohnen. Bei mir können sie es nicht, ich bin ein gläubiger Mensch und ich kenne ihre Sachen. Und wie viel Prozent von diesen Menschen sind Scientologen? Das kann man nicht sagen. Viele sind ja auch Handlanger, die wissen gar nicht, dass sie davon... Das Problem ist, sind Firmengründungen und so weiter indirekte Handlanger, ja? Ja. Auch in der Regierung Griechenlands. Auch es gibt spezielle Leute, die sind dafür nur für Medien zuständig, ja? Ja, sicher. Die machen nur Medienpropaganda. Und indirekte Leute sind normalerweise engagierte Journalisten. Die wissen gar nicht, wer die Drahtzieher sind. Die sagen, wir sind die schnell wachsende Religion, weil es nur um Geld geht. Kreditkartenreligion, ja? Da geht es nur um Geld. Geld, Geld, Geldmaximierung. Schnell, schnell, schnell, schnell. Die Menschen verheißen, ist egal. Jeder ist uns dienlich, nützlich. Für Geld macht jeder alles, ja? Und dann werden die Menschen natürlich halt, fahren die darauf ab, weil jeder... Und das verbindet sie auch miteinander? Das verbindet sie, die gemeinsamen Interessen. Und dass es auch sich lohnt für alle? Ja, für alle lohnt. Nicht, dass die anderen das wissen, was sie machen, sondern es geht nur um Vorteil. Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche, alles. Es wird der Gesellschaft das Geld rausgezogen und der Gesellschaft in Schulden dargelegt. Und ähnlich war es auch bei dem Sohn von dieser Mutter, die Sie da kennengelernt haben, ne? Wo die, in Berlin war das, nicht wahr? In Berlin, ja. Auch mit Scientologen? Das weiß ich nicht, aber indirekt sind da auch andere, das sind auch alte Stasi-Leute, sind auch andere Gruppierungen damit, das sind auch andere, viele Gruppierungen mit, der Kuchen ist aufgeteilt. Der Kuchen ist aufgeteilt, nicht nur hier, sondern weltweit. Und da war es so gewesen, dass man dort auch Kinder, bevor sie 18 werden? Ja. Oder sind wir in dem Alter? Wie war das noch gewesen? Man hat sie geködert. Über Internet oder über Schulkollegen eingeladen. In Berlin? In Berlin, ja. Und dann? Manche läuft wahrscheinlich auch woanders. Ja. Weil indirekt die promoten angeblich oder führen vor oder bringen den Ausbildungsplatz und so, ja. Kommen entgegen für Praktikumstellen und andere Sachen. Die sind so nett und so höflich, geben dann allen so einen aus. Aber mit Hintergedanken, sie gefügig zu machen oder mit K.O.-Tropfen oder anderen Sachen, sie gefügig zu machen oder zu missbrauchen. Das war bei einer Schulklasse der Fall? War in Berlin, ja. War bei mir, aber das wurde nur stillgehalten, die Polizei auch alles stillgehalten. Die Frau hat sich so aufgeregt, sagte, es kümmert sich keiner hier drum, es ist allen egal, was mit euren Kindern passiert. Dann haben sie sich alle so ängstlich und der Direktor hat dann sie in den Schranken versucht. Der Junge hatte es der Mutter irgendwie erklärt, nicht wahr? Er hat es erklärt, auch gesagt. Was, also indirekt, was ungefähr? Er hat nicht gesagt, dass er das, es hat sich daraus ergeben, weil der Junge hat einen Scham gehabt, sich das zu sagen, was ihn angetan haben. Ja. Und der Junge ist bis heute nicht bei seinen Eltern, bei seiner Mutter wieder in Kontakt getreten oder ganz selten heimlich, dass er keiner weiß, wo er ist. Der ist immer unter Aufsicht. Man lässt ihn wahrscheinlich auch nicht aus den Klauen. Aber es ist ein anderes Thema. Das Thema in Griechenland ist eben diese Kinder und diese Ritualsachen, wo sie machen. Die machen auch schwarze Messen und Satanismus. Und die haben auch diesen Bau illegal hingesetzt. Deswegen wollte ich sagen, diesen Tempel, wo sie sagen, diesen heimlichen Tempel als Begegnungsstätte, ja? Ja. Der wird als Begegnungsstätte deklariert, aber in Wirklichkeit ist es ein richtig eingeweihter Raum, ja? Ja. Im Keller, ein gewisser Raum. Die benutzen diesen sogenannten Mondtalisman. Dass ich damit auskenne, das ist einer der stärksten Talismänner in diesen satanistischen Dingen. Die können die Dämonen. In dieser Ideologie. In dieser Ideologie der Satanisten, ja? Ja. Können sie im Namen Gottes tun, sie Geister, Dämonen, Engel und alles aufrufen, ja? Und in diesem Ort, wo ich daherkomme, da haben sie auf einen alten Tempel, wo früher dort stattgefunden hat, illegal diesen Bau gesetzt. In diesem Ort ist das Besondere, dass viele Monde, so viele Monde, Aufgänge und Abgänge, Tag und Nacht, gibt es auf der ganzen Welt nicht wie dort in der Nähe von Olymp. Die haben bewusst diesen Ort ausgesucht. Und dort im Keller, da haben sie diesen Raum, wo sie auch über 40 Zentimeter dicke Kristallscheiben haben. Ich habe noch nie so einen Bau gesehen, der so dicke Kristallscheiben hat. Und Nachbarn konnten bezeugen, dass dort auch in Winterzeit auch Stimmen gehört haben und Schreie und keiner wusste, wie Katzengejaule. Die wussten nicht, woher das kommt. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und die tarnen alles, weil der daneben, der das Hotel hat, der hat sich vom Freimaurer so einen Bau machen lassen, ja. Und hat dann natürlich Schulden gemacht und hat, weil er eine Tankstelle hat, machen sie Geldwäsche über Amerika und Griechenland, machen sie so Abkommen. Ja? Und woher wissen Sie, dass diese Leute irgendwelchen Gruppierungen zugehörig sind? Ich weiß es. Woher ich weiß es. Fragen Sie mich lieber nicht, ich weiß. Aber es ist nicht eine Vermutung, sondern eine Sicherheit? Es ist eine Sicherheit, ja. Dass man sagen kann, es ist auch von Scientology jemand dabei und von den Freimaurern dabei, da sind auch Architekten dabei. Weil die meisten Architekten, die aus Leidenschaft kommen, sind meistens Freimaurer. Ja, da sind auch Unternehmer dabei. Die haben sich dort alle angesiedelt, alle in der Nähe, dort, alle. Und ich habe gesehen, welche Praktiken sie praktizieren, nachts, was sie machen. Ja, ich wurde Zeuge von Sachen, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen. Verstehen Sie? Sie waren also persönlich auch dort. Ich war persönlich auch dort, ja. Ungewollt, ja. Und habe Sachen mitbekommen, ohne es zu wollen. Und ich wollte gar nicht mit solchen Sachen zu tun haben, weil ich weiß, wie pervers das ist und wie gefährlich das ist. Ich wollte keinen Helden spielen und ich wollte auch keine Ärger haben, verstehen Sie? Ja. Deswegen sage ich Ihnen das. Ich will auch nicht solche Sachen nicht zu tun haben, weil die töten Menschen, die bringen Menschen um. Wer denen zu nahe kommt oder zu viel über sie weiß, dann ist er in Gefahr. Und die haben es aber gesehen, bin ich gegen die vorgegangen, frontal. Weil die haben in diesem Bau, die haben den Bau angefangen, der Bau konnte nicht zu Ende bringen, weil sie wahrscheinlich verschätzt hatten. Und haben die Handwerker nicht bezahlt. Die Handwerker haben aufgrund dessen dort die Steine und die Fliesen zerstört. In diesem Tempel und im Raum, in dem Haus auch. Die haben auch bestimmte Sachschäden auch begangen an diesem Bau, weil die Handwerker nicht bezahlt hatten. Und die konnten den Bau auch nicht verkaufen, auch nicht fertigstellen. War wertlos. Ist zwar eine Million wert, der Bau. Super Bau, also müssen Sie gucken, das ist ein ganz komischer Bau, das ist kein normaler Bau. Man kann nirgendwo rein, nur von vorne, vom Eingang. Und dann haben sie hohe Mauern, 4 Meter hohe Mauern. Also es läuft ebenbündig wie die Straße, ja, aber da geht es Abgang 4 Meter, steil runter. Und alles unter Strom gelegt. Illegal Strom haben sie gezogen, vom Hotel oder vom Kraftwerk. Damit man, wenn sie bestimmte Rituale machen, bestimmten Tagen, damit keiner rein kann und sie beobachten kann. Hochspannung, 380 Volt. Gibt es das noch woanders, außer dort bei diesem Platz? Also ich habe nicht alles recherchieren, aber man muss diese Bauten mit Bögen und Steinen genau kontrollieren. Das sind bestimmte Formationen, wie diese satanistische Talisman-Formation von diesem Mond oder andere, ja. Die sehen unscheinbar aus. Entweder haben sie 3 Bögen oder ganz bestimmte Konstellationen. Die haben sogar den ganzen Ort auch satanifiziert. Laternen. Was heißt das? Ach so. Laternen umgerüstet. Laternen unten am Fuß, den Teufel, der nach unten fährt, der Drache, der nach unten fährt mit so einem Dreispitz am Kopf oder so, ja. So als Revierkennzeichnung? Bitte? Als Revierkennzeichnung? Ja, Revierkennzeichnung, dass das ihr Revier ist. Und wenn du in der Stadt in Platamon reinkommst, diese Rose, ja, willkommen, mit diesem Gruß, mit diesem Rose, ja, von den Rosenkreuzern, ja. Diese Rose mit den Händen, mit den umarmten Händen einer Frau. Mhm. Herzlich willkommen, hinten andere Symbol und alle bestimmten Abschnitte, bestimmte Symbolik. Damit man weiß, wer wo wohnt, wer was zu sagen hat. Dann kann man aufgrund auch diese Geländers am Haus, was sie haben, kann man sie erkennen, wer sie sind. Oder spezielle Symbole, Löwen oder andere Symbole. Gibt es da auch eine Konkurrenz in diesen Gruppen? Es gibt noch Hierarchien. Über die Freimaurer stehen die Lions-Leute und dieser Mann, ja, den dieser Bau gehört, der war vorher kein Scientologe. Das war vorher ein von Lions einer. Mhm. Dann haben sie angeworben, dann haben sie Geld gegeben, damit er für die Priester wird, ja. Weil er hat viel Einfluss in der Politik und überall und kennt viele Leute, dann haben sie dafür missbraucht oder gebraucht, um diesen Bau zu erwerben. Da haben sie Marionetten vorgeschoben, da haben sie gesagt, das wäre angeblich ein Haus von jemand anders, ja. Und dann haben sie illegal nachts immer gearbeitet, da haben sie Albaner genommen, nachts haben sie illegal arbeiten, immer nachts, damit keiner sieht, was die machen. Und kann man sagen, eins, was diese Leute alle verbindet, ist die Neigung zu Kindern? Zu Geld, Macht und Ansehen. Also Kinder sind nicht im Vordergrund, aber gehören auch dazu. Gehören auch dazu. Ich sag mal, wenn es dienlich ist, auch Menschenopfer, sag ich mal so. Es ist nicht nur das, weil da sind Sachen passiert, man hat Menschen umgebracht, die nicht auffindbar waren. Oder man hat Menschen den Kopf abgeschnitten, die Polizei hat nicht ermittelt. Ja, Sie hatten vorhin erzählt, da wäre so ein Fall gewesen, die Polizei stand daneben. Ja, das war in Lüdenscheid bei meinem Freund. Ach so, was war da gewesen? Wo sie ihn versucht haben zu überfahren. Ja, er hat vorher die Polizei angerufen, der braucht um Hilfe. Nochmal, wer wollte wen überfahren? Da waren Leute, die von diesen Eigentümern, der dort wohnt, angestiftet worden sind, bei ihnen Sachen zu klauen, ja. Mhm. Und der hat sie dann gehindert und dann war ich auch Zeuge am Telefon und habe gesagt, pass auf, meine Herren, so geht das nicht. Sie begehen Hausfriedensbruch und alles, ja. Bitte verlassen Sie Grundstück, machen Sie nicht Ihre Hände dreckig, ja. Das ist nicht Ihr Eigentum, das gehört den Herrn Arndt. Und bitte lassen Sie alles hier liegen, ja. Dann haben sie sich Angst gekriegt, sind sie weggegangen. Da sind sie nochmal gekommen mit dem Chef, ja. Da wurden sie noch dreister, dann sind sie bald platt gefahren und sein eigenes Grundstück was verprügelt, ja. Und der Mann wollte es verhindern und dann wollen auf der Straße, dann kamen sie den Berg runter mit dem Anhänger und haben fast platt gefahren mit dem Motorrad. Und die Polizei war um die Ecke und hat zugeguckt. Nur dass die Polizei will sie nicht zugeben, ja. Und die wollen auch nicht da belangt werden. Die wollen erst gar nicht funktionieren, auch die Anzeige nicht aufnehmen. Er hat das Kennzeichen gehabt, wir haben das Kennzeichen durchgegeben auch. Mhm. Die Person, wer das war, das geklaut hat, die Firma. Und die Polizei hat sich das niemals, hätten sie nach ein paar Stunden die Sachen gehabt und wiedergebracht, ja? Gar nichts. Was war genau? Die haben so Gerüste gebaut, von Gerüste, so bestimmte Gerüstteile, so Rahmen geklaut. Ja. Ja, für Fenster- und Türbauer. Ja. Ja, das haben sie geklaut und haben sie das nicht wiedergebracht. Wer hat diese Gerüstteile geklaut? Eine Firma, ich habe jetzt nicht aus dem Kopf die Daten jetzt. Mhm. Ich hab's damals alles dokumentiert, auch bei der Polizei dort. Und woher bei der Polizei, die wollen die erstmal das gar nicht aufnehmen, er hat sie angedroht, ja. Dann haben sie ihm gesagt, kommen Sie bitte zur Polizeiwache, am Montag sollte er kommen, ja. Mhm. Dann ist er hingegangen, dann haben sie versucht, auch die Munde in den Wurzeln, er hat was anderes gesagt, die haben was anderes getippt. Die wollen die Worte in den Mund umdrehen. Sagt er, nee, meine Herren, so geht das nicht. Und dann ist er gegangen und sagt, ich unterschreibe gar nichts. Das habe ich gar nicht gesagt. Dann haben wir unabhängig davon einen Brief geschrieben und hingeschickt, auch zur Staatsanwaltschaft. Ja, gar nichts. Bis heute nicht. Und dann haben sie ihn versucht zu nötigen. Die Polizei ist provokativ extra vorbeigefahren bei ihm, um ihn einzuschüchtern, ja. Er sollte so zur Polizeiwache kommen und unterschreiben, ja. Die Falschaussage. Hat er nicht gemacht. Und dann haben sie ihn auch mehr Leute auch um sein Haus schwirren lassen und ihn, also das Gefühl, ihn zu zeigen, pass auf, wenn du nicht parierst, wenn du nicht gegen uns vorgehst, dann passiert ja was. Das soll heißen eine Morddrohung, ne? Ja, Morddrohung, indirekte Morddrohung. durch die Verwaltung und Behörden haben sie schon gemacht, indem sie versucht haben, also das, was ihnen zustand an für einen behinderten Menschen oder für Sozialschwachen, ja, hat man ihnen die Nahrung und so weiter nicht gewährleistet. Mit der Begründung, es wäre angeblich keine Wohnung, wo er wohnt, ja. Er hat sich herausgestellt, dass in dieser Wohnung 3 Firmen angemeldet sind, ohne sein Wissen, wo sie Steuer hinterziehen und Geld waschen. Deswegen haben sie nie zugelassen, dass er ein Gewerbe meldet, ja? Ja, und dann bis das rausgekommen ist, und dann wollen sie ihn natürlich loswerden. Mit Falschanklagen und Verleumdung und er hat alles schriftlich, er darf da auf Lebenszeit dort wohnen, hat auch vieles renoviert, dass er auch, er hat über 70.000 Euro dort investiert, hat ein Inventar von 300.000 Euro drin, ja, Drehmaschinen, Werkzeuge, Maschinen, Autos, Jaguar, alles was er hat, ist sein eigen persönliches Eigentum. Der hat den ganzen Bau saniert, Dach gemacht, Dachkonstruktion und alles hergerichtet. Man hat ihn das bewusst nicht als Wohnung anerkennen wollen und dann Grund gefunden, ihm kein Geld zu geben. Er hat sich fast über ein halbes Jahr von den Mülltonnen ernährt. Hat beim Sozialamt Dortmund angerufen. Ich habe da auch geschrieben, und dass der Mann schwer krank ist und der braucht Heizung und dies und jenes im Winter und alles. Meinen Sie, hat sich einer darum gekümmert? Keiner. Sie hatten doch auch nochmal erzählt, da gab es mal eine Situation, da hätten Sie Blut gespuckt. Was war denn das gewesen? Irgendwas mit Gas? Bei mir, ja, das war einmal, habe ich diese 1995, am Februar, 9. Februar 1995, habe ich eine Inhalationstrauma oder Rauchgasvergiftung. Dieses Rauchgas, das beim Hochofen als Abfallprodukt entsteht. Sie hatten irgendwo gearbeitet, in der Firma? Bei Hösch in Dortmund, bei Hösch Stahlwerk in Dortmund, bei Hösch in Dortmund. In einem Stahlwerk gearbeitet? Ich war im Spezialeinsatz tätig, ich war Energieversorgung, Hallenspezialist in diesem Bereich. Ja. Wir haben alles gemacht, von Reparatur, Wartung, alles, ja? Ja. Maschinisten, Betreuung, alles gemacht. Und ich hatte also 94, also November 94 hatte ich einen Bänderriss gehabt, einen Unfall, Arbeitsunfall, und konnte aufgrund dessen nicht mehr schwer arbeiten. Und also krank, ich war krank über sechs Wochen. Da haben sie mich angerufen, weil so Spezialistenmangel war, waren, komm bitte, bitte, bitte, ja. Brauchst nur leichte Tätigkeit am Leitstand machen, brauchst nicht körperlich anstrengen, gar nichts, ja. Ja. Da habe ich mich breitkloppen lassen, wo ich krank war, wo ich Schmerzen hatte, bin ich trotzdem, war ein Arbeitsunfall, ja, bin ich trotzdem arbeiten gegangen. Und dann ist dieser Unfall passiert, weil man musste diese Anlage entlüften, genau wie eine Heizungsanlage, nur halt in Gasform, da darf kein Sauerstoff in diesen Behältern, diesen Gasometern sein, oder diese Radialwascher nennt sich das, diese großen Behälter, die dieses schmutzige Hochofengas waschen, ja. Dann wird das entlüftet, da darf kein Sauerstoff sein. Und dieses Gas ist schwerer wie Luft. Mhm. Also es geht, wenn man es riecht oder merkt, ist schon zu spät. Und da haben sie über 50.000 Kubikmeter, müssen wir mal vorstellen, was das für eine Summe, was das für ein Gasvolumen das ist. Und da, weil der Ofen war außer Betrieb gesetzt und da musste die Revision, da musste wieder angeblasen werden, ja. Das heißt, es muss alles vorbereitet werden. Und zu der Zeit waren Reparaturarbeiten und im Kabelschacht, wo auch Ratten- und Heimchenplage war. Ja. Da war auch der Kammerjäger tätig. Ja. Und über diese Schächte unten war auch die Klimaanlage, die zum Leitstand führte. Und über diese Schächte ist das in den Leitstand hineingekommen. In den was? In den Leitstand. Diese Zentrale, Leitzentrale, wo man arbeitet. Ach so, an den Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz, ja. Ist ein vakuumverschlossener Raum. Normal ist es ziemlich verschlossen. Ja. Wird über Klimaanlage belüftet und so weiter. Aber es ist sehr kalt am Tag, war auch nass kalt. Und ich habe da gesessen, die anderen standen alle. Weil jeder musste seinen Posten belegen, darf seinen Posten nicht verlassen, ja. Und ich habe natürlich gesessen, und weil ich nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen nicht stehen konnte. Dann habe ich da gesessen und dann ist Gas eingeströmt. Und dann habe ich keine Luft mehr gekriegt. Da fing bei mir hin an zu klackern. Hinten am Genick, das Mindulis, nennt sich Mindulis, ja. Das ist ein Organ, das ist wie ein Specht, klopft das. Mhm. Tak, tak, tak, tak, klopft das hin. Und wenn sie keine Luft mehr kriegen, sie ringen nach Luft und kriegen keinen Sauerstoff. Und das fängt an von alleine zu schlagen. Ja. Wie ein Brane, aber klopft das ganz stark. Da habe ich Theater gemacht, hol schnell die Flaschen, sage ich, ja. hier ist zu viel Gas drin, weil die haben diese Warnanlage ausgeschaltet, weil die immer blendete vor den Augen, ja. Und weil sie Routine hatten, normalerweise stieg es immer bei 100 ppm oder niedriger oder höher. Deswegen haben sie das nicht ignoriert, haben sie die Anlage ausgeschaltet, damit man sie nicht die Augen blitzt, ja. Weil das ist so helles, grelles Licht, da kann man nicht auf die Instrumente schauen, ja. Ja. Und haben das abgeschaltet und ein Geräusch, das darf man normal nicht, haben sie aber gemacht. Und dann natürlich, wo das rauskam, dann haben sie mich natürlich als Nestbeschmutzer und mich ausgegrenzt und haben sie mich versucht, dass keiner mit mir spricht und gar nichts, ja. Das ist ein anderes Thema. Und dann habe ich zu viel von gekriegt. Da habe ich Kopfbinde gehabt, Brechreiz, Kopfbinde und alles. Und da habe ich, wurde ich auch schon langsam blass. Die anderen sagen, was du immer hast als Nichtraucher, und die haben also das so untergespielt, ja. Ja. Aber in Wirklichkeit war das eine hochtoxische Gasvergiftung, habe ich da gehabt. Das Kuriose an diesem Gas ist, dass, weil ich jahrelang mit diesem Medium zu tun habe, das, was die wenigsten wissen, ist über Chemie, dass der Körper und die Leber und bestimmte Sachen auch speichert und auch verarbeitet. Jeder Mensch kann bestimmte Substanzen von chemischen Substanzen vertragen. Wenn man zu viel von bekommt, kriegt man entweder so einen Leberschock, ja, oder Tod, ja. Oder Überreaktion. Ja. Oder man reagiert über. Und bei mir ist das so, wo ich nach Hause kam, ich habe ja Fieber, war ich total heiß, Atemnot, Krämpfe, Herzkrämpfe, Magenkrämpfe und blaue Lippen, fing an Blut zu spucken und alles, ja. Das, der Körper ist extrem aus, also verrückt gespielt. Habe mich gekühlt, alle 5 Minuten musste ich mich kühlen, ja, so heiß wurde es mir. Fieber, habe ich über 40 Fieber gehabt. Und dann habe ich auch angerufen, sagte, war ich trotzdem da, sag ich, das war ein Arbeitsunfall, ein Gasvergiftung. Sagte, wie, du hast Gasvergiftung, spinn hier nicht rum, ja? Wir haben doch nichts und du hast Gasvergiftung. So nach dem Motto, ja? Mhm. Weil die kennen die Symptome nicht. Ist zwar alles dokumentiert, aber die kannten das ja nicht. Die haben Angst um ihren Job gehabt, die haben alle Arschkriecher. Und dann haben sie, da habe ich gesagt, meine Herren, morgen bleibe ich zu Hause, mir geht's schlecht. Und über Nacht wurde es mir so schlecht, da war ich total kreidebleich, total lilane Fingernägel und lilane Lippen. Ja, dann habe ich das ins Krankenhaus, Samstag ins Krankenhaus gebracht, in Datteln, in St. Vincent Krankenhaus, katholisch Krankenhaus, St. Vincent Krankenhaus in Datteln. Und dann haben sie mich gesehen, der Arzt hat Schreck gekriegt, der hat noch nie eine Vergiftung gesehen. So eine Blutvergiftung noch nie so gesehen wie bei mir. Eine Rauchvergiftung? Ja, eine Gasvergiftung. Ja, eine Gasvergiftung. Ja, da sind Dioxine drin, sind PCB drin, ist Ammoniak drin, ja. Sind noch andere chemische Substanzen drin. Und was war dann? Ja, dann haben sie mich da auf Blut genommen und ich war kreidebleich. Da muss ich erstmal den Arzt beruhigen, weil der Arzt hat sowas noch nicht gesehen, da war erstmal Panik, ja. Dann bleiben sie ruhig, haben mir erklärt, dass da passiert ist, dass ich ein Hochofengas, dass ich da arbeite am Hochofen, dass da Gas eingeströmt ist und dass ich ihn zu hohe Dosis bekommen habe. Über 1000 ppm. Das habe ich ihnen gesagt, aber er konnte damit nichts anfangen. Dann haben sie bei mir aus dem Ohrläppchen dann diese Sauerstoffanalyse genommen, diese Röhrchen, wo man immer Sauerstoff entnimmt, und hat das dann untersuchen lassen. Und dann haben sie die Unterlagen gefälscht. Die haben geschrieben, ich hätte einen Virusinfekt. Weil sonst, also wenn das als Arbeitsunfall deklariert worden wäre, dann hätte ich entschädigt werden müssen. War sehr teuer. Und bis zum Lebensende. Dann haben sie die Unterlagen alles geändert. Ich habe Sehstörungen gehabt, ich habe Fieber gehabt. Die haben 10 Tage gebraucht, um mein Fieber runterzukriegen. Danach habe ich ein halbes Jahr Blut gespuckt. Ein halbes Jahr Hustanfälle gehabt, ohne Ende. Keine Kraft mehr. Täglich? Bitte? Täglich? Täglich. Täglich. Kopfbinde bis zum geht nicht mehr. So Messerstiche im Kopf und Gehirn, Sehstörung, Konzentrationsschwäche, keine Kraft, ich konnte nicht auf den Beinen stehen, gar nichts mehr. Und ich habe nie geraucht, nie getrunken, ich habe immer Sport gemacht. Ich konnte 300 Kilo so stemmen. 300 Kilo. Und da konnte ich 300? 300 Kilo, ja. Wie stemmen? So hoch stemmen. Über den Kopf? So, hoch umpacken, Rohr hochnehmen und stemmen. Mhm. Ich war schon außergewöhnlich. Ich war so ein richtiges Arbeitstier. Auch ich habe viel Kampfsport früher gemacht auch. Konditionstraining. Aber um 300 Kilo stemmen zu können, muss man viel Krafttraining gemacht haben. Ich habe viel gemacht. Ich habe über 200 Liegestütze jeden Tag gemacht. Ist auch sehr viel. Ja. Man sieht es mir nicht an, aber ich war überdurchschnittlich. Auch geistig und körperlich. Ich habe sehr viel gemacht. Extrem Sport gemacht. Und dann auf einmal konnte ich nichts mehr, verstehen Sie? Nichts mehr laufen, nicht mehr richtig sehen, nicht mehr richtig sprechen. Hör mal, nicht mehr richtig klar denken. Naja, und dann haben sie mir so abgetan, ob ich nichts habe, ja. Immer Verschleppungszeit. Die haben sofort BK geschrieben, Berufskrankheit, obwohl, und nicht ausgezahlt, bis heute nicht. Bis heute habe ich nichts gekriegt. Die haben mich nach einem halben Jahr zur Untersuchung geschickt, bei der Berufsgenossenschaft in Düsseldorf, um die Sache vom Tisch zu bekommen, ja. Die haben mich pusten lassen, wo ich keine Puste mehr hatte. Vorher habe ich so einen Hustenanreiz gehabt, da konnte ich gar nicht mehr pusten, ja. Dann haben sie, wo ich keine Kraft mehr hatte, haben sie dieses Ergebnis genommen und haben es als reellen Wert, als Normalwert betrachtet, ja. Da habe ich bestimmt über 30 Mal pusten müssen, diesen Gerät. Da habe ich doch keine Kraft mehr gehabt. Ich war total kaputt. Und habe immer noch Blut gespuckt und alles. Hab 3 Jahre Seeschule gemacht. 3 Jahre musste ich neu sehen lernen. In Dortmund. In der Augenklinik. Dann haben sie die Unterlagen ja verschwinden lassen von der Staatsanwaltschaft Dortmund. Die waren nicht mehr auffindbar. Ja, das ist nichts ganz Außergewöhnliches. Bei mir hat man auch bändeweise vernichtet. Ja. Habe ich und vor ein paar Tagen erst erfahren. Ja, ne? 2 Bände. Es waren mehrere tausend Seiten. Angeblich, weil die Straftaten verjährt wären. Aber 10 Jahre sind noch nicht vorüber. Nein, ist auch nicht. Nee, bei mir haben sie es ja verschwinden, weil das war ein Politikum damals, da war ein Dioxin- und PCB-Fall, weil in Dortmund, in Werk Union, da haben sie viel, weil die Sinteranlagen, Presssinteranlage, hatten dieses Feingraphitstoff, da haben sie doch gepresst, bestimmte Sachen. Und dann haben sie daraus verschiedene Werkstoffe hergestellt. Über das Presssintern. Und da entstehen auch, da war auch ein Werk und da ist auch Dioxin entstanden. Da haben viele Leute auch geklagt und die haben Angst um Arbeitsplätze, kennen Sie das? Politikum, Bürgermeister, alle, ja? Alle organisiert über Parteien und Gewerkschaften. Und dann war so ein Fall natürlich, was bei mir passiert ist, nicht gerade förderlich, ja? Mhm. Und der Staatsanwalt, der, wie ich erfahren habe, der angeblich damals tätig war, war der Staatsanwalt, der international gesucht wird, ja, von den für die Nazi-Opfer. Der hat 70.000 Leute umbringen lassen. Im Balkan und Italien. Wie alt war der Staatsanwalt? Das weiß ich nicht, der war schon ziemlich alt. Der war 60 oder weiß nicht. Der war in schon in alt. Deutschland? Ein deutscher Staatsanwalt? In Dortmund. Der Generalstaatsanwalt, oder also der Staatsanwalt, der da war, der dafür zuständig war. Kennen Sie den Namen noch? Den weiß ich nicht aus dem Kopf, muss ich mal recherchieren. Der hat was gemacht? Der hat die Sachen auch verschwinden lassen. Der hat Leute umgebracht, sagten Sie eben. Der hat damals umgebracht, im Mittelmeerraum. Im Zweiten Weltkrieg hat er Erschießungskommandos geleitet. Ach so. Er hat 70.000 Leute auf sein Gewissen. Der wurde 70.000, genau. 70.000. In welchem Lande war das? Italien und Griechenland. Im Mittelmeerraum. Balkan, Mittelmeerraum und Italien. Deswegen wird er von den Opfern noch heute noch gesucht. Er wird noch gesucht und nicht auffindbar. Aber jeden Tag war er dort arbeiten. Mhm. Und war der Staatsanwalt. Ein Richter und alles Mögliche, was er ist. Ich weiß nicht, was er noch hatte. Ja, und das ist ja die Schweinerei. Und die haben sie alle gedeckt. Die alten Nazis haben sie alle gedeckt. Die sind alle eine Clique, alle. Und dann passierte der Fall mit mir. Dann können Sie vorstellen, dass ein Politikum wäre und so eine Welle können Sie nicht konnte man nicht runterhalten, ja. Müssen mich entschädigen und alles, und das hat natürlich nicht gepasst. Haben sie mich lieber mundtot gemacht oder als Idioten dargestellt oder als psychosomatische Kranken dargestellt, haben mich gequält, ja. Also von einer Art zum anderen und Sprays und Inhalation und das alles nicht gebracht. Die wollen doch mehr, die mich mehr krank machen wie sonst, sie wollen mich nur mit Sachen vollpumpen. Ja. Sie hätten da irgendwelche sogenannten Medikamente bekommen, die nur für Schwerverbrecher üblich sind? Das hat man mir jetzt, also wo das passiert ist danach, also wo ich gesagt habe, wo ich da ermittelt habe und die Notrufe abgesetzt hatte, 3 Notrufe. Ja. 3-mal war ich bei der Polizeiwache mit Zeugen. 3-mal, habe alles dokumentiert, auch aufgenommen auf Film und Fotos, ja. Habe es in Sicherheit gebracht. Und dann haben sie mir so getan, als ob nichts wäre, weil die wegen unterlassener Hilfeleistung, die sie alle verklagen können. Auch die Stadt, den Staat Deutschland, Polizei, alle. Wegen unterlassener Hilfeleistung. um das zu vereiteln, haben sie dann, wo das da passiert ist, das Verzweiflungstat, wo ich dann Feuer gelegt habe, ja, haben sie zum Anlass genommen, bei mir einzubrechen, um mich dann als paranoiden Schizophren mit der Vorgeschichte mit diesem Nachbarn, den ich angeblich bedroht haben sollte, ja, wo ich dann auf die Schliche gekommen bin mit dem grünen Mercedes-Fahrer, wo ich ihn gefragt habe, wer der Freund ist, wo die Nachbarn den gesehen hatten. Da wollte er mir keine Auskunft drüber geben. Der hätte auch sagen können, das geht sie nichts an oder sonst was, ja. Aber der Mann ist so flüchtig abgehauen, sturmartig und ängstlich und mit durchgedrehten Reifen. Wenn er nichts zu verbergen hatte, wäre er nicht abgehauen. So, das haben sie zu Anlass genommen, dass ich, man hat mich gesucht, ja. Ich würde angeblich jemand bedrohen, ja. Da habe ich gleich bei der Polizeiwache gesagt, wissen Sie was, wenn ich jemanden umbringen wollte, den ich schon längst umgebracht habe, dann bedrohe ich ihn vorher gar nicht. Und da wollen Sie wissen, welchen Anwalt ich habe, also geht ein Scheißdreck an. Da habe ich gesagt, welchen Anwalt ich habe, wen wollen Sie, Bossi, wen wollen Sie noch, sage ich. Habe ich so gesagt, ja, welchen Anwalt ich habe. Ich habe so viele Anwälte, welchen Anwalt wollen Sie denn haben? Sie werden schon von mir hören, ja. Und da haben Sie nichts gegen mich in der Hand gehabt, ja. Und dann, wo das passiert ist, abends, dann haben sie mich, so nachmittags, dann, wo ich Feuer gelegt habe, haben sie einen Grund gesucht, um jetzt als eine Drohung für mich, eine Bedrohung für mich und die Gesellschaft zu deklarieren. Ich wäre eine Gefahr für mich und für meine Mitmenschen, für meine Gesellschaft. Ja, sicher. Und dann? Ja, dann bin ich in meine Wohnung, da sind sie gekommen, mit Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen und die Türen einbrechen, so Schlosserbetriebe, ja? Ja. Und bei mir, ich sage, meine Herren, verlassen Sie mein Haus. Sie beginnen gerade Hausfriedensbruch. Da habe ich meine Kamera oben laufen lassen. Die wussten das davon nicht, natürlich nicht. Zuvor... Gibt es diese Filmaufnahmen noch? Ja, die gibt es. Das ist gut. Also man könnte die noch immer benutzen. Man kann sie benutzen, ja. Wenn Sie nicht in der Zwischenzeit, wo ich in der Psychiatrie jetzt in Trier war, haben Sie meinen Hausschlüssel verschwinden lassen und meinen griechischen Ausweis. Man hat Sie dann in der Psychiatrie gebracht? Nein, wo ich jetzt in Trier war, wo ich letztes Mal... Ach so. wo ich in Trier war... Da ist, ich weiß nicht, ob sie da eingebrochen sind oder was gemacht haben. Das muss ich hingestellt. Entweder die Polizei oder die Psychiatrie. Einer von beiden. Sonst hat keiner Zugang zu mir gehabt. Ich habe es nicht verloren. Ich habe es in der Tasche gehabt. Man hat mir alles weggenommen. Aus Sicherheitsgründen, ja. Ja. Um zurückzukommen jetzt hier in Castrop-Rauxel, jetzt hier, wo das passiert ist. Da habe ich die Kamera heimlich laufen lassen. Da habe ich gesagt, meine Herren, Sie beginnen gerade Hausfriedensbruch. Verlassen Sie bitte mein Haus. Ich werde hier seit Wochen bedroht. Und keiner kümmert sich um mich. Und jetzt wegen so einem Pissfeuer, so einem kleinen Feuerchen, kommt er und wollte jetzt bei mir einbrechen wie ein Schwerverbrecher. Sag ich, das geht nicht, meine Herren. Sie hat unterlassene Hilfeleistung geleistet. Und bitte verlassen Sie mein Haus, ja? Ich sag, schauen Sie, ich gucke Fernsehen, ich bedrohe keinen, ich tue kein was. Bitte verlassen Sie mein Haus. Sie haben sich nicht scheren lassen. Machen Sie auf und so. Ich sag, nein, meine Herren, lass keinen rein. Ich habe nichts getan. Und da sind Sie bei mir eingebrochen. Dann haben sie bei mir den Kanister, den ich da vom Auto geholt habe, den habe ich an der Treppe, der war leer, da war nichts drin, haben sie den genommen und haben sie geguckt, ob ich Waffen am Tisch habe oder Schrauben, da haben sie sofort alles weggenommen. Da haben sie mich wie ein Schwerverbrecher behandelt, ja. Die haben mich zwar nicht berührt oder so, ich habe gesagt, meine Herren, verlassen Sie mein Haus, sie beginnen wieder Hausfriedensbruch, sage ich. Ich habe nichts getan und dann wollen sie mich beruhigen, bitte kommen Sie mit zur Untersuchung und sie haben ein Ehrenwort, das ist der Polizist, ja. Wir tun Ihnen nichts und so, wir wollen Sie hier nicht mit Handschellen abführen und so, ja. Sag mal, Herren, wenn Sie meinen, ich komme gerne freiwillig mit, aber ich komme auch wieder zurück, ja. Dann, unter dieser Vereinbarung bin ich dann mitgegangen. Und wo ich da im Krankenhaus war, da gingen ja die Rollos runter, ja. Das heißt in der Psychiatrie? Ins Krankenhaus, evangelische Krankenhaus. Das, ist, so. Ein, das ist ein reines Freimaurer-Krankenhaus. Das sind alle Symbole von den Freimaurern. Pyramiden, Mosaik, Schwarz-Weiße und alles, ja. Und dann haben sie mich da eingeführt, reingebracht und dann sind sie mit 8 Mann über mich hergefahren. Sag, Hilfe, hier beginnt gerade Freiheitsberaubung und Körperverletzung, meine Herren. Haben mir gegen meinen Willen Blut genommen. Also 8 Leute haben sie festgehalten? Ja, 8 Leute. Ich hätte sie verprügeln können, ja. Ich war in der Lage. Hat aber man sie gefesselt? Bitte? Gefesselt? Gefixiert, ja. Der hat mich gegen meinen Willen genommen und auf den Bade gelegen und fixiert und Blut abgenommen gegen meinen Willen. Ja. Ich beginne gerade Körperverletzung, meine Herren, und Freiheitsberaubung. Ja. Also ganz laut geschrien, Hilfe. Da habe ich einen griechischen Kollegen, der seinen Sohn wegen Beinbruch da untersucht hatte, der das mitgekriegt. Die dachten jetzt, ich bin total durchgedreht, weißt du? Ja. Und da haben sie mich fixiert und ich, Weil ich, wenn ich sie damals, wenn ich sie verprügel, ich hätte sie verprügeln können da. Die hätten mich nicht fixieren können, ja. Aber wenn ich das gemacht hätte, die hätten mich erschossen. Das hätte mir was angetan, sonst Schlimmes angetan. Deswegen habe ich das über mich ergehen lassen. Was hat man denn alles mit Ihnen gemacht? Sie hätten auch Chemikalien bekommen? Die haben mir dann nachher, ich weiß nicht, was sie mir gegeben haben, ich war jedenfalls weg. Die haben mich so bewusst, so zugeschnürt, bewusst, dass ich kaum Blutzirkulation hatte. Zuvor hatte ich einen Airbag-Unfall gehabt, wo ich dadurch Atemnot hatte und überall im ganzen Körper kribbeln und Verdacht auf innere Verletzung haben sie auch nicht richtig untersucht. Dann haben sie mich so fixiert, dass ich kaum Luft bekommen habe. Hände, Füße, über die Brust, ja. Ich war ohnmächtig, mehrmals. Ich war schon eine andere Welt. Ich war schon woanders. Ich war schon nicht mehr da. So schlimm. Und dann ohne Wasser, ohne Toilette, ohne Verpflegung, ohne nichts. Bis zum nächsten Tag. Da habe ich, wo ich aufstehen sollte, ich habe Wasser, Wasser, Hilfe, gib mir Wasser, hat mir keiner Wasser gegeben, ich wollte auf Toilette gehen, hat mir alles verkniffen, damit ich nicht auf Dings pinkle, ja. Aber jedenfalls, ich war weg. Also ich war schon eine andere Welt. Ich habe schon Sachen gesehen, das ist unglaublich. Und dann haben sie mir, dann da hat es lang gedauert, bis dann einer kam, bis der Arzt kam und dann unter Nötigung und so haben sie mir dann Hydrol gegeben, mich total Gehirn abzuschießen. Mit Hydrol töten sie ihr Gehirn ab. Mhm. Sagen sie, wenn sie jetzt hier nicht, wenn sie hier, wir lassen sie nicht frei, wenn sie das nicht nehmen, ja? Wir lassen sie nicht frei, wenn sie das nicht nehmen. Ja, genau so. Ich habe keine Luft gekriegt, ich bin schwer krank, ich kriege keine Luft und gar nichts, hat mich gar nicht interessiert. Ja. Gar nichts. Ich sage, ich habe MCS, CFS, diese chemische Sensibilität, ja. Was hatten Sie denn überhaupt alles für Chemikalien bekommen, außer Haldol noch etwas, später mal oder irgendwann? Dann haben Sie mir Haldol, dann haben Sie mir Zott, Schlafmittel gegeben, dann haben Sie mir Cellcreat Prolong gegeben, dann haben Sie mir Risperdal gegeben, total abhängig machende Sachen, die total... die Muskulatur schwächen, dass sie nicht mehr stehen können. Sie werden dann bettlägerig. Wenn sie sich hinlegen, dann stehen sie nicht mehr auf. Ja. Und wenn sie morgens aufstehen, dann haben sie Selbstmordgedanken. Mhm. So schlimm, so krass. Und diese Schlaftabletten, die haben die ganz starken, die haben mir so starke Psychopharmaka gegeben, dass ich wie ein Junkie wurde. Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, nie. Ich war nie besoffen, nie getrunken, nie Alkohol, nichts gemacht. Und das haben sie bewusst in Kauf genommen. Das erste Mal, wo sie mir Hydrol gegeben haben, 40 Tage gegen meinen Willen, ja, dann warst du erstmal so benebelt, da warst du nicht mehr, hast du keinen Willen gehabt, ja. Und trotz Anwalt hat es nichts genutzt, kam keiner, konnte keiner was machen, wollte keiner was machen, was eine Clique ist, Richter, Staatsanwalt und alle und das Krankenhaus und der Arzt, der hat auch gegen mich funktioniert, mein eigener Hausarzt. Immer Ärzte unter sich, ja. Und in dieses Krankenhaus hatte ich vor Jahren verklagt wegen Urkundenfälschung, ja. Mhm. Weil sie meinen Vater damals begutachtet haben wegen einem schweren Arbeitsunfall und haben ihn geröntgt und Falschgutachten erstellt, ohne ihn zu untersuchen. Und da haben sie mich damals schon auf dem Kicker gehabt. Und da, wo das mit meinen Arbeitsunfällen passiert ist, haben sie mich extra zu diesem Krankenhaus zur Begutachtung geschickt. Dieses evangelische Krankenhaus in Kassel-Brauxel. Also eine Art Beihilfe zum Betrug, kann man sagen. Naja, die haben es gemacht. Die haben. Da war, ist ein Aktenzeichen auch, wie mein Vater in Gelsenkirchen war, beim Sozialgericht. Da waren, die haben zwar geröntgt, aber die haben ihn nicht untersucht. Er hat 3-4 Stunden draußen gewartet. Und da haben sie die ganzen Unfälle, die vorher mit zusammenhängen, nicht mit betrachtet, ja. Der hat normalerweise noch von der BG noch viel Geld zu bekommen, mehrere Millionen. Aber ich konnte nicht mehr weiter kämpfen, ja, wo ich selber davon betroffen war, wo ich krank geworden bin. Da konnte ich nicht mehr durchziehen, alles und einen Anwalt nehmen und alles. Weil die meisten Anwälte, wenn sie mit BG hören, da wollen sie nichts mit zu tun haben. Das ist der Staat im Staat, da wollen sie keiner gegen angehen. Hatten Sie in der ganzen Zeit öfters Rechtsanwälte in Anspruch genommen? Ich hatte mehrere, aber die haben immer gegen mich funktioniert und ich habe erfahren, dass sie hintenrum auch Geld kassiert haben. Wie viele Anwälte hatten Sie? Boah. Mindestens 6. Wie viele Jahre lang? Ja, aber mehr Jahre sind es mehr. Ich habe mir auch Auskünfte geholt, auch unabhängig mehrere Anwälten, ja, Auskünfte geholt. Von 1995. 95 und bis jetzt. Alle Rechtsanwälte haben gegen Sie gearbeitet? Gegen mich, ja. Alle? Alle. Und Geld von Ihnen genommen? Der eine hat Vorkasse genommen, hat Rechtsschutzversicherung gehabt. Da sagen sie, das nehmen sie nicht alles. Ich habe gesagt, das ist doch Arbeitsunfall und so weiter. Dann muss man auch Feststellungsklage machen und das bezahlt alles die Arbeit. Das Arbeitsunfall mussten alles bezahlen, ja. Sogar die Gewerkschaft hat mich im Stich gelassen. Ist keiner gekommen, mich zu besuchen im Krankenhaus. Bin jahrelang bei der Gewerkschaft eingezahlt, ja. Da ist keiner gekommen, weder der Betriebsrat, keiner. Sogar der Betriebsrat hat gegen mich gearbeitet, wo ich krank geworden bin. Die haben mich als Nestbeschmutzer bedacht. Die wollen mir so einen Aufhebungsvertrag aufzwingen und haben den Arbeitsunfall gefälscht, den Hergang, den Werdegang. Der oberste Abteilungsleiter mit den Arbeitssicherheitsbeauftragten und so, und die wollen das alles mit dem Betriebsrat zusammen, haben sie das aufgestellt, um das zu verschönigen, also schön darzustellen, was da passiert ist. Weil meine Version war für sie katastrophal, ja. Wo sie diese Sicherheitsmaßnahmen auch abgestellt haben, dass sie auch, was sie da gemacht haben, ja. Was nicht zulässig war. Man hat alle, über 300 Leute haben Redeverbot bekommen, die durfte keiner mit mir reden. Ich habe einen Meister gehabt, also Schlossermeister, Maschinenbaumeister, ja. Und die sollte befördert werden, da können Sie sich vorstellen, meine Beförderung war hinfällig. Da war ich out. Man hat mich denunziert, schikaniert, man hat mich bewusst, obwohl ich schwer krank war und Blut gespuckt habe, hat man mir Schikanenarbeit gegeben. Ich sollte, um mir nachzuweisen, dass ich Arbeitsverweigerung betreibe. Damit sie mich abmahnen können und mich kündigen können. Was für Arbeiten waren das? Das waren so Drecksarbeiten. Sollte so ein Schlammpumpenhaus soll ich da wischen und fegen. Und da bin ich einmal zusammengebrochen und dann bin ich ins Krankenhaus in Hörde mit einem Sanitäter hingefahren worden, weil ich konnte nicht mehr. Ich bin zusammengebrochen. Und das hat ihnen nicht gepasst, ja. Da haben sie die Sachen auch unter den Teppich kehren lassen. Da sind wir nach Hause gefahren. Ja, dann habe ich, dann war ich kaum, ich bin trotzdem krank gewesen, bin trotzdem arbeiten gegangen. Und dann ist im Mai, habe ich einen Autounfall, auch Arbeitsunfall gehabt. Und aufgrund dieses Arbeitsunfalls konnte ich nicht mehr arbeiten. Da bin ich aufgrund dieser Unfallfolgeschäden ausgesteuert worden. Seit 95, also 95 ist der Unfall passiert. Am 31. Mai der zweite Unfall, Auffahrunfall. Und seitdem bin ich nicht mehr arbeiten gegangen, sondern einmal Arbeitsversuch gemacht, abgebrochen. Keine Abfindung bekommen. Die Abfindung haben sie mir kassiert unter falschen Tatsachen, dass ich mich nie gemeldet hätte und so weiter. Obwohl ich geschrieben habe, dass ich nur im Beisein eines Anwalts das machen würde. Ja? Da haben sie die Unterlagen beim Richter, beim Arbeitsgericht in Dortmund, und haben sie es verfälscht, dass ich keine Abfindung bekomme, dass ich keine Auslöse bekomme, gar nichts. Kein Jubiläumsgeld, gar nichts. Und zurzeit ist es so, dass Sie bei den Eltern wohnen, in einem Hause? Ich wohne bei meinen Eltern gemeinsam im Hause. Weil müssen sich ja auch darum bemühen, dass Sie diesen Betreuer wieder loswerden. Das muss ich auch machen. Ich muss sie auch verklagen wegen Schmerzensgeld, wegen falschen Medikamenten, Körperverletzung, Wahrheitsberaubung, Rufschädigung. Ja, Folter. Folter, ja, Folter. Ist Folter der richtige Ausdruck? Folter, ja, war Folter. Ist Folter der richtige Ausdruck? War Folter. Folter und schlimmer. Folter und Folterknechte. Und seelische Schmerzen. Der hat mich gequält. Nicht nur Folter, der hat mich gequält. Körperlich und seelisch. Ja. Das ist Quälerei. Ein Tier Quälerei zeigen sie an, aber wenn man Menschen quält, zeigt man keinen an. Das Schlimmste ist Psycho-KG. Diese Psyche ist das Schlimmste, was ihnen passieren kann. Glauben Sie es mir. Was ist das? Das ist diese Fixierung mit amtlichen Stempel vom Amtsgericht. Da werden sie einfach entmündigt, für 6 Wochen eingesperrt und sie können nicht raus. Man hat mich fixiert, man hat mich, also ich habe keine Rechte mehr. Aber schlimmer müssten doch eigentlich die Chemikalien gewesen sein, ne? Auch, alles. Hat Ihnen irgendwann schon mal irgend so ein Psychopharmaka gut getan? Gar nicht, nie. Nie. Also nie. Alles, was Sie an Medikamenten bekommen haben, war auch grauenvoll? Grauenvoll und ich wäre auch gestorben, draufgegangen. Hab auch Blut gespuckt. Dann haben die Ärzte also Ihnen niemals irgendwas Gesundheitliches angetan? Gar nichts. Die haben nur einen Vorwand gesucht, um mir eine psychische Krankheit anzudichten, dass ich meine erstmal die Vorgeschichte davon, wegen Begutachtung und Rente, ja, weil ich gegen die immer vorgegangen bin. Dann ist es passiert mit diesen Vertuschungen, damit sie es vertuschen, dann, was da passiert ist in Berlin mit den Kindern. Diese Pädophilen-Ring da, ja. Mafia. Menschenhändler, Drogen, die haben auch Zahnärzte waren dabei, die haben diese Betäubungsmittel, was sie, K.O.-Tropfen, was sie geben da. Auch Scientologen? Nicht alle. Zum Teil? Ich weiß nicht, da sind andere Gruppierungen. Da sind auch Journalisten dabei und da sind auch Leute von der alten Stasi-Gruppe dabei. Von der linken Szene. Mhm. Ja, da sind meistens diese Leute dabei. Da sind überall, Verbrechen kennt keine Religion und keine politischen Status. Es geht nur um Geld. Da werden Leute einfach zwangsverfrachtet. Ja. Und dann hat mich dann dieses Haidol, was ich gekriegt habe, habe ich 40 Tage und 40 Nächte nicht schlafen können. Mhm. 40 Tage und 40 Nächte nicht schlafen können. Habe Kopfschmerzen gehabt, bis zum geht nicht mehr. Dann haben sie mich, meine Eier taten so weh und alles, mein Magen, mein Herz. Hätten sie sich fast umgebracht? Ja. Ich habe ihnen gesagt, was machen sie mit mir? Ich habe MCS-CFS, das ist tödlich. Wenn sie mir was geben, kann ich sterben. Sie dürfen mir nichts geben. Haben sie Scheißdreck aufgekümmert. Ich hab da Theater gemacht, gar nichts. Die haben mich so fertig gemacht, dass ich nicht mehr, ich konnte nicht mehr selber keine Gedanken fassen. Dort das Telefon, wo die Telefonzelle drin war. Ich habe kein Geld, nichts gehabt. Zum Glück habe ich Handys versteckt gehabt und konnte heimlich Hilfe holen. Verstehen Sie? Mhm. Die haben ja alles abgenommen. Handy, alles, Geld, alles. Und dort in der Abteilung, das Telefon, was dort war, das Münztelefon, wenn sie angerufen haben, sie konnten die anderen hören, ja, aber sie konnten nicht sprechen. Sie hätten also diese Tastenkombination drücken müssen, zum Schluss die Sterntaste unten rechts drücken müssen, dann hat man sie hören können. So link. Also das wussten sie nicht? Nein, das wusste ich nicht. Wissen Sie, wie viel Kleingeld mir das letzte Geld weggegangen ist? Wie lange es gedauert hat, bis mir Leute zu mir gelassen haben, dass sie mich überhaupt besuchen konnten. Zurzeit war mein Bruder leider nicht da. Und andere Leute. Wie lange hat das gedauert? Das hat Tage gedauert. Tage? Tage, ja. Tage. Aber haben Sie sich denn davon wieder erholt? Bitte? Haben Sie sich denn davon wieder erholt? Erholt? Seitdem bin ich nicht mehr, kann ich nicht mehr selbstständig sein. Kann ich mein Leben nicht alles bewältigen, sag ich mal so. Ich bin zwar vor klar da, aber ich habe nicht mehr die körperliche Kraft und die Motivation mehr. Mhm. Ja? Die haben es ja schlimmer getrieben. Ich meine, jetzt bin ich wieder da, weil ich selber vieles gemacht habe. Das meine ich ja. Ja? Weil die wollten mich wieder unter Drogen bringen, verstehen Sie, wieder unter Tabletten bringen. Willenlos, kampflos. Damit sie die Wahrheit nicht sagen? Die Wahrheit nicht sagen, damit die auch nicht gegen die vorgehen. Auch die Stadt Kassel-Brauxel, Bürgermeister. Damit sie ihr Geld nicht kriegen. Mein Geld nicht kriegen und die haben mir, ich schulde den Geld. Hör mal, die schulden mir seit 95, ich bin unfallvorgeschädigt beschädigt worden und ich brauche kein Hartz IV und keine anderen Sachen. Die müssen mir alles bezahlen. Die müssen der Stadt alles bezahlen, die Firma Hösch. Ja? Die müssen, jetzt hat es Thyssen übernommen, also muss Thyssen das alles übernehmen, ja? Kennen diesen Skandal mit Kromme, ja? Was die gemacht haben, deswegen haben sie auch Rohwedder erschossen. Ja? Wer wurde erschossen? Rohwedder. Der beste Manager Deutschlands, der war bei Hösch der Manager von Hösch. Da haben sie mit diesen Aktientrick, mit diesen Börsen von 25%, haben sie doch die Hösch geschluckt. Der Skandal damals. Und das wollen sie mit Thyssen, Krupp wollte das mit Thyssen wieder machen, hat sich aber nicht geklappt. Mhm. Mit der WestLB damals, wissen Sie noch? Nein, ich kenne den Fall nicht. Aber was wir jetzt besprochen haben, das reicht erstmal für heute, ne? Reicht erstmal für heute? Sag ich mal, ich habe ja noch mehr, aber ich. Das kann ja später mal drankommen. Aber das mit der Psychiatrie, ich will ja meinen Führerschein wieder haben, alles. Die haben mein Leben ruiniert, die haben Rufschädigung begangen, alles. Da kann man auch dran arbeiten. Darf das denn so, wie Sie es jetzt gesagt haben, erstmal veröffentlicht werden? Können Sie veröffentlichen, aber ich weiß nicht, in welchen Kreisen es veröffentlichen wollen. In den Kreisen, die auch ähnlich geschädigt worden sind und die auch auf meiner Seite und auf Ihrer Seite stehen und daran arbeiten. Ja, ich habe nichts dagegen. Ja, ich sage nur nicht, dass das Spitzel drunter sind, weil die hören sowieso alles ab. Da sind auch Leute in den Geheimdiensten dabei, von denen die mitarbeiten. Ja. Ja, die sind auch eine Parallelpolizei oder Parallelgesellschaft, die da sich da etabliert hat. Auch die Kopfschüsse mit den Polizisten und so, das hat alles mit diesen Schweinen zu tun. Mhm. Weil die Leute, die sich korruptieren lassen, die werden einfach umgebracht und hingerichtet. Ich wollte sagen, wo sie zu mir vorher kamen, bevor sie mich da eingebuchtet haben, ja, wo sie bei mir eingebrochen sind, wo ich vorher gelegt hatte, ja. Ja. Da kam der Polizeibeamte, hat an der Tür geklopft und sagte, wenn Sie so eine Scheiße hier machen, dann trete ich Sie in der Eier. Ja? Polizeibeamte. Hat man zu Ihnen gesagt? Zu mir gesagt, ja. Wörtlich nochmal? wenn sie so, sie nicht aufhören, so eine Scheiße in der Nachbarschaft, weil ich fotografiert habe, Aufnahmen gemacht habe, ja, wenn sie nicht damit aufhören, in der Nachbarschaft Scheiße zu bauen, ja, dann trete ich sie in die Eier. Das war frech. Wörtlich. Ich habe es auch Video aufgenommen, alles. Dann und ich habe auch Zeugen, die ich auch vorgeführt habe, die es auch bestätigen können. Die haben selbst gesehen, das Videoband. Da hat keiner geglaubt, dass die Polizisten so handeln. Ich hoffe ja, dass sie diese Aufnahmen gut gesichert haben. Ich habe vieles gut gesichert. Und auch vielleicht kopiert haben. Und dann sprechen wir vielleicht morgen Abend mal weiter darüber. Und ja. Ich habe Ihnen ja eine Telefonnummer gegeben. Vielleicht können Sie ja nochmal die Person versuchen zu erreichen. Ja, ich habe heute versucht. Gestern habe ich nicht geschafft. Ich habe es auch nicht geschafft, aber die Frau ist auch viel unterwegs. Naja. Dann versuchen wir es eben bald nochmal, ja? Ich versuche es nochmal. Ja, bis dann. Aber ich wollte noch die andere Frau noch sagen, die am Herzen liegt, verstehen Sie? Die Frau Konter, die jetzt in der Psychiatrie liegt. Ach so. Das ist ganz wichtig, weil die Frau, die ist wirklich in Gefahr. Die ist wirklich in Gefahr. Vielleicht bringt man sie um, weil sie zu viel weiß. Weil man ihre Doppelidentität nutzt, ja, für Schweinereien. Rufen Sie in einer halben Stunde nochmal an, ja? Ja, gut, okay. In einer halben Stunde dann, tschüss. Okay, tschüss.